gleich wieder mit dem Kopf ins Mikrofon geknallt. Na, das fängt ja gut an, die Sendung. Aber die fängt doch gut an, nämlich mit einer coolen, inzwischen jetzt schon fast halbwegs regelmäßigen Gegenthese zu diesem Hip-Hop. Schöner, du weißt ja, wie heißt das? Kuhglocken, 70s Heavy Metal Rockmusik. Wurm, wie heißt denn der? Achso, ja, Mountain mit Mississippi Queen. Boah, spitze, oder? Ah, dann mach ich nochmal zurück. Das ist so, ach nee, war der falsche. Das ist so toll, der Anfang. Also erstmal, wow, und dann plock, klock. Unten waren nicht mit Mississippi Queen Tag. An den Tag sei gleich. Jetzt noch nicht. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, ihr wisst ja ungefähr, Tag, was hier los ist. Hier wird nämlich tendenziell eher rumtelefoniert. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an, drüben an der alten Eichung. Könnt ihr euch dann Gedanken machen? Geduldet und dann euch, anrufen. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Wer die Telefonnummer vielleicht, ob wir bestände denn in, die steigert Interesse daran, dass man, dass wir praktisch erstmal so, Tag sagen. Also jetzt, also nicht weiter so, so sonst, so bloß, dass wir bloß mal Tag sagen. Das ist natürlich blöde, so ins Dunkle zu fragen. Ich würde mal sagen, jetzt sagen wir erstmal Tag. Jeder, der anruft, sagt mal Tag und dann sage ich Tag und dann der nächste Tag, Tag, Tag, Tag, so dass man sich irgendwie erstmal begrüßt hat und ein gutes Gefühl hat und irgendwie denkt, oh ja, schön, sind wieder alle da und so. Und dann können wir mit der Sendung anfangen. Dann würde ich mich auch verraten, was das Thema heute ist und dann können wir los telefonieren. Hallo? Tag. Tag, Tag, Tag, ja, nicht weiter. Wie geht's denn so? Ja, mir geht's super. Ja? Ja, ja. Oder könntest du auch sagen, muss ja. Ja, muss ja. Ja, wie ist denn, wie geht's so? Ja, also erstmal, ja, hier ist Lenny, kennt mich ja sicher noch. Ja, wie geht's dir so? Wie geht's dir so? Ja, geht super. Ich ja, kannst du mal zurückfragen, wie geht's... Wie geht's dir denn? Ja, na, muss ja, wa? Okay, da, bis später dann, wa? Ciao. Ich wollte erstmal noch mal, genau, Tag, Tag, wa? Tag, Tag. Jetzt mal nur mal Tag, wie geht's dir so? Muss ja. Ja, ja. Aber ja. Du musst du zurückfragen. Und wie geht's dir? Ja, na ja, ja, muss ja, denn? Wa? Muss ja. Okay, bis später. Hallo, Tag. Tag. Tag, ja. Na ja, ja, Mensch. Dass du mal wieder anrufst, ist ja auch schön. Wie geht's denn so? Ja, muss ja, ne? Und ja. Wieso? Ja, pff, wie ist ja, wa? Man irgendwie so, man muss ja irgendwie raus. Okay, bis später. Hallo, Tag, wer bist du da? Tag, Kuttner, wie geht's dir? Ja, Mensch, ach, so uns selber? Muss ja. Ja, muss ja. Genau. Okay, bis dann, wa? Ciao, ciao, wir telefonieren miteinander, wa? Tschüss, genau. Hallo. Hi Kottner, ne? Ja, wie geht's dir so? Na, ach, weißt du, so die letzten Tage, wie geht's dir denn so? Ja, super. Ja, geht's super, echt? Jetzt mach mich hier nicht fertig. Wir haben uns gerade so schön auf Mussia geeinigt. So. Und dann geht's dir super, wie geht's denn so? Ja, muss ja. Muss ja, oder? Genau. Sag mal, ich würde sagen, wir telefonieren mal die Tage, wa? Ja, sicher. Man würde gerne noch eins mit Begrüßung machen und dann, aber dann können wir ja dann, also die Telefonnummer hast du jetzt notiert, die hast du wahrscheinlich gespeichert, dann können wir ja nachher vielleicht noch, wenn du zum Thema was zu sagen hast, können wir noch qualifiziert miteinander reden, okay? Okay, können wir machen. Gut, tschüss. So, Tag, Tag. Tag. Ja, und selber? Ach so, muss ja. Ja, nee, wie geht's denn dir? Ja, na dann telefonieren wir die Tage mal miteinander, wa? Ja. Okay, tschüssi. Sag mal, der war aber kurz angebunden. So, also ich meine, ist nur Smalltalk hier, aber trotzdem so kurzatmig muss es jetzt auch nicht sein. Hallo? Hallo, hallo? Ah, da ist irgendwie ja keiner. Hallo, wer ist denn da? Na, hier ist Pole. Ja, Mensch, Pole! Na, Tag, der alte Pole. Tag! Wie sieht's so aus in Polen? Wie geht's denn so? Nein, nicht der Pole. Na, muss ja. Du hast ja gesagt, der Pole. Du bist jetzt der Pole. Wie geht's denn so? Na, als Fett. Nicht, Mann. Naja, muss ja. Ja, weißt du was, wir telefonieren mal die Tage miteinander. Ja, bis oder? Die Tage, ne? Bis die Tage, genau. Ich ruf dich an. Nee, du rufst mich an, ne? Ja, ich ruf dich an. Okay, tschüss. Also, tschüss. So, Kinder, die Begrüßung hat ja prima geklappt. Das ist auch ganz schön, wenn junge Menschen da sind, die begrüßt werden wollen und zu begrüßen verstehen und auf die Frage, wie jetzt denn so die rechte Antwort parat haben. Achso, was wollte ich machen? Thema sagen? Dann nochmal 2 Minuten Spannung überlegen, könnt ihr euch Gedanken machen und dann jetzt los, dann telefonieren wir miteinander. Los. Thema heute wäre, seid ihr Planwirtschaftler eurer selbst? Oh, schon wieder so ein kompliziertes Thema. Herr Kuttner, das ist hier kein Erwachsenenradio, wo Sie arbeiten, sondern könnten Sie sich mit Ihren Ansprüchen ein bisschen runterschrauben? Also meine Frage wäre eigentlich, plant ihr euer Leben? Habt ihr kurzfristige Pläne? Wie sehen eure langfristigen Pläne aus? Also insbesondere würden mich natürlich heute Leute interessieren, die planen. Planlosigkeit ist ja irre verbreitet, ist nichts, womit man angeben könnte. Wer plant, der soll dann definitiv hier anrufen. Wartet, so? Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und die planen, sollten dann auch schon Unterschiede zwischen langfristiger, mittelfristiger, kurzfristiger Planung machen können. Ich weiß jetzt auch nicht, wie man die genau definieren will, aber wenigstens und gefühlsmäßig reicht der im Grunde. Okay, Telefonnummer ist klar, Thema ist klar, dann fangen wir jetzt demnächst gleich an. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns ein. hemşerileri bağrım yanıyor. Vurulmuş gibi ay ay canım yanıyor. Aynı şikayet ondret on freiheit ze Unterbahn, wie im Glanze dieses Glückes blüht deutsches Vaterland. Bu bende iyice ilk tutuluşum. Bu benim sırtımdan ilk vuruluş. Spitzenidee, Spitzensong. Wir telefonieren jetzt zum Thema Planen. Wer von euch plant? Wer langfristig, mittelfristig, kurzfristig plant? Wer einen Plan hat? Wessen Pläne schon gescheitert sind, wer Planerfahrung hat, kann gerne hier anrufen und dann geben wir den anderen, die hier so plan- und orientierungslos ins Leben reingehen, mal eine Lektion in, dass es auch anders gehen kann. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, hallo. Ah, hallo, hallo, wer ist denn da? Hier ist Lev. Hallo, Lev. Ja. Lev, sag mal, du warst da der Russisch kann, oder? Ganz genau, ich habe vor zwei Wochen angerufen. Genau, Tolkoti. Ach, na, da habe ich ja eine schöne Musik für dich, aber ich muss ja noch eine andere Musik zwischendurch spielen, ne? Das schaffen wir nicht. Ja. Musik habe ich aber nicht neulich ohne eine russische Musik irgendwie raus. Echt nicht? Nein, doch, also du hattest am Anfang ja vor zwei Wochen mal ein Lied gespielt. Das hast du auch teilweise nach vorgesungen. Welches denn? Was habe ich denn da? Irgendwie Genau, daraufhin habe ich irgendwie noch so mailmäßig irgendeine Beschwerde gekriegt. Aber vielleicht, ob man schnell mal, du kanntest es ja nicht, oder? Ich kannte es nicht, nein. Ob man jetzt mal schnell mal jemanden anrufen könnte, der das Lied kennt und auch kann? Mm-mm. Und das, nee, naja, musst du nicht nee sagen. Ja. Ich bitte ja andere. Ach so. Und dass die dir das mal vorsingen? Dass wir dich praktisch an die Wurzeln der russischen Kultur zurücktreiben? So wäre jetzt Busek da, wo die Zonze kann, der soll mal bitte mal hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche da hängt dein Telefon. Noch Muttis oder Unterstufenlehrerinnen oder... 0331 für Potsdam, 70 97 110. Schätze, sieht nicht so aus, als ob jetzt direkt deswegen jemand anruft. Scheiße, sag doch mal. Also das hasse ich aber, wenn jetzt gewissermaßen die jungen Menschen nicht mitzuarbeiten bereit sind. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr euch da zum Olaf macht, sondern ihr geht jetzt, mal sehen, ob das hier... Hallo? Hallo? Ja, wolltest du es jetzt, Busweg da, Budi Zonze vorsingen? Nee, wollte ich nicht, aber ich hab's auf CD. Du hast es auf CD? Ich hab das auf CD. Na, dann spiel mal an. Warte mal, dann muss ich mal erstmal... Genau, dass wir dem Lev mal hier ein bisschen russische Kultur beibringen. Ja. Mensch, da bin ich Lev, bist du jetzt beleidigt? Nein, ich kann doch schon tausendmal angerufen, aber ja. Nie irgendwie... Wer? Jetzt bin ich so perplex. Wer bist du denn? Du bist ja nicht Lev. Wer bist denn du nicht Lev? Na, reicht ja auch, wenn du nicht Lev bist. Du bist nicht Lev und der andere ist Lev. Genau, das reicht mir ja. Nicht Lev? Ja. Du hast tausendmal angerufen oder was meckerst du rum? Ja, genau. Und Lev, bist du beleidigt, wenn wir dir jetzt russische Kultur beibringen? Ist das jetzt irgendwie deutsche Arroganz? Mir ist es egal. Dir ist es egal, ehrlich? Ja. Schön. Nicht Lev, wie lange dauert es denn da noch bei dir? Ja, ich kick ja hier. Das ist immer was. Da sage mal, du hattest doch eine ganze zwei Wochen Zeit, dich drauf vorzubereiten. Also nee. Echt, wie alt bist du nicht, Lev? 29. 29 schon? Ja. Du bist doch erwachsen. Ja. Du musst doch dein Leben langsam mal irgendwie in den Griff kriegen. Das kann doch nicht derart unorganisiert sein. Mein Lieber, der Lev, der wird doch verrückt. Der ist halb so alt wie du. Was soll denn aus dem mal werden? Wenn der so eine Typen wie dich als Vorbild hier hat. Nicht Lev. Nicht so, schön, ja? Diese CD, aber ich weiß jetzt nicht, welches Lied. Na, ich muss da draufstehen, Busek da, Budi Zonze, Busek da, Budi, ja. Das ist so eine Gebrannte. Oh, nun mach doch mal. Winnie Pooh mit, oder? Na, Ja, muss ich mal kicken. Halt Google dran, da gedacht. Ob ich, du würdest jetzt gerne Winnie Pooh hören? Ja, wäre nicht schlecht. Also hattest du ja letztes Mal, also vor zwei Wochen, als wir geredet haben, hast du auch angesprochen, dass du eventuell suchst. Ja, ist schon klar. Nee, aber was ich mit habe ist, kennst du Only You noch? Also kennst du eigentlich nicht, war uralt. Only You. Ich hab's mal gehört irgendwo. Paul Anka oder sowas. Das hab ich aber in Russisch von Edith Piecha. Tolko ty. Bam badam badam badam ba ba ba ba ba. Tolko ty. Ah, super, oder? Da schlägt doch das Russenherz höher, oder? Lev. Und selbst nicht bei nicht, dem Nicht-Lev treten Tränen in die Augen, oder? Nicht-Lev, oder? Das knallt da rin. Auf jeden Fall. Auf das jeden ist Fall. Doch ein totaler Gefühlsburner, möchte ich mal sagen. Wo kommt ein Burner eigentlich her? Diese Burner, Burner. Ja, aus dem Englischen ist schon klar, aber wer sagt denn wann zu welchen Gelegenheiten eigentlich? Ja, na, das ist schon klar. Burn, ja. CD brennen und so. Aber man sagt doch manchmal auch so ein, wie ein Dauerbrenner, das ist so ein Burner, oder? Es gibt auch pubertierende Jugendliche in meiner Klasse, die sagen halt irgendwie zu jedem Scheiße, Burn oder sowas. Burn, sagen die dann ja, immer? Ja, die haben ein bisschen, weiß nicht, die haben ein Problem. Sag mal, ich bin jetzt aber nicht ein pubertierender Jugendlicher aus deiner Klasse, das wollen wir mal klarstellen. Aber ja, du auch nicht. Da bin ich mir schon nicht mehr so sicher, ob du das nicht vielleicht doch bist. Ich bin das aber mit Sicherheit nicht. Ja. Mann. Ja, wollte ich jetzt nur ansprechen, jetzt wo du es erwähnst. Nee, ich hab nur Hey Joe auf Pseudorussisch. Mhm. Das ist aber auch nicht schlecht, oder? So, wo ist denn jetzt, was macht denn jetzt Tol? Der nicht läuft. Der nicht läuft. Tolkoti! Ich habe ja den Ehrgeiz, so präzise quasi daneben zu singen, dass irgendwo wirklich mal eine Fensterscheibe springt. Das wäre toll. Ist schon eine Scheibe kaputt bei euch? Ja, hier ist eine Scheibe geplatzt. Ja, gib nicht so an. So, wo ist denn jetzt nicht Lev? Ja, hier. Sag mal, wir wollen dem Lev jetzt mal hier eine Russischstunde geben und Dusch. Ah, nee. Ich hab's gleich. Also sag mal, keine Ahnung hat ja selber. Da brauchst du nicht extra anrufen, dass wir da nicht weiterkommen. Hallo? Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Sag mal, in Zeiten von Globalisierung, die Inder und die Chinesen stehen vor der Tür und du, ich hab's gleich. Wir haben vorhin schon über jämmerliche deutsche Ingenieurswesen gesprochen. Nein, ich hab's gleich. Ich bin 29. Hast du einen Beruf? Ja, ich hab's gleich. Ich hab gleich einen Beruf, oder? Das sagst du auch schon seit 10 Jahren. Oder auf die Frage, ob du einen Beruf hast. Hast du eine Wohnung? Ja, ich hab's gleich. Mann. Mann, die sind nicht. Los, müssen wir jetzt noch hier, hey Joe, auf Russisch, auf Pseudorussisch, boom, boom, boom, Steve Binetti. Das ist spitze. Aber jetzt du hast irgendwie letzte Woche irgendwas. Warum nennst du dich Sunny Boy? Warum nicht einfach Werner? Ist das moderner? Oder bitte, meinst du bitte? Ich hab's gefunden. Warte, naja, los, jetzt aber. Oh, ja, Lev, und du hörst jetzt zu. Ja, na, wie sieht ohne? Na klar, was denkst du dir? Na, oder du hältst die Box an das eine Ohr und das Telefon ans andere Ohr. Wird ja wahrscheinlich widerstandslos durch in der Sound. Der Mike jetzt einfach mal laut. Ja, Mann. Du jetzt sonst immer Büße. Könnt ihr verstehen? Da, du, ja. Genau, super. Immer lebe die Sonne, oder? Weiß nicht, ich verstehe nicht so. Nicht, Lev? Der hört jetzt überhaupt gar nicht, oder? So, weil jetzt der Song durch seine Ohren weht. Hallo, nicht, Lev? Ja, was ist? Ja, wie ist es in Deutsch? Immer lebe die Sonne, immer lebe, was dann noch? Ist so lange her, ich weiß nicht. Sag mal, es ist ja nicht so lange her, das ist 10 Sekunden her, wir haben es eben gehört. Bist du verrückt, das ist so lange her? Ja, ich hab's gleich und es ist so lange her. Also, wenn ich das höre, mein Lieber, echt, da geht mir ein Taschenmesser in der Hosentasche auf. Horrido, ist so lange her, du hast es eben gespielt, es ist nicht lange her. Ja, nee, aber ich vor 10 Sekunden haben die eben so... Die haben eben in Deutsch gesungen, die zweiten Strophe. Ach so? Naja, warum? Ach so, sagt er da. Oh, sag mal, wir wollen Lev russische Kultur beibringen und du kriegst nicht mal mit, wenn die Deutsch singen. Lev, jetzt müssen wir dem Deutsch beibringen, dem Nicht-Lev, oder? Ja. Ich weiß auch nicht. Lev, hast du was verstanden? Nee. Naja, gut. Dann war das wieder eine meiner erfolgreichsten Aktionen. Ja. Ja, ich habe echt das Gefühl, dass ich heute wieder mit einem riesen Rucksack mit Erfolgserlebnissen nach Hause gehen werde. Merkt man. Ja, super. So, jetzt hat aber noch irgendjemand eine Frage. Und ja, dann sag mal, seid ihr irgendwie Planwirtschaftler? Plant ihr? Nein. Wer hat denn jetzt Nein gesagt? Lev? Ja, nein. Warum hast du da lange gerufen? Naja, wir sollten sagen, sowohl wenn wir nicht planen, als auch planen. Ja, hättest du sagen können, ihr solltet hauptsächlich anrufen, wenn ihr plant. Aber ja, du hättest aber ja jetzt sagen können, planen. Na, du hättest aber sagen können, du hast geplant anzurufen und darum rufst du an, trotzdem da eigentlich zum Thema nichts zu sagen hast. Nein, das wäre eine clevere, da hätte ich das Problem. Nein, ja. Aber jetzt hast du das Problem, wenn du sagst, du planst nicht. Doch, das sieht wahrscheinlich nur wieder so aus, als ob ich das Problem hätte. Ja, klar. Ja, und hinterher kommen die Beschwerden, dass ich den jungen Menschen immer ins Wort falle. Aber wo soll ich denn sonst drin fallen? Ist ja nicht anders da. Und selbst das, dass ich denen ins Wort falle, ist schon irgendwie ein bisschen hochgestapelt. Da kommt ja selbst an Worten, ist ja, fließt der Quell ja recht spärlich oft. Ein glänzendes Beispiel. Buswerk da, budiert, sonst, Buswerk da, budiert. Was denn jetzt weiter? Jetzt nicht, Lev. Jetzt mach doch normal, Lev, du mach doch normal und hör mal selber ein bisschen zu. Ja, wo ist hier, wo ist sonst, wo ist hier? Wie muss ich das jetzt nochmal anmachen? Nee, bitte nicht, weil das hört man kaum über Telefon. Was heißt denn bitte nicht? Ach so, alles klar, nee, dann lass mal. Nee, also man sag mal, Lev, das ist deine Kultur. Ja, schön. Das ist praktisch wie Goethe, wie Faust, das ewig Weibliche zieht uns hinan. Ich bin ja hier erst kurze Zeit und komme voller Ergebenheit, einen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Habe nun Philosophie, Juristerei und sonst da durchstudiert. Verstehst du? Mhm. Das ist Buzek da, wo die Zonze, aber eben andersrum. Ach, naja, egal. Ja, ich kann nichts dafür, dass die... Lev, kannst du denn wenigstens ein russisches Gedicht auswendig? Nein. Isnieki Witter. Das kannst du auch nicht, wa? Nein. Das ist auch so ein schönes, herzergreifendes russisches Lied. sag mal, ich bin hier, ich bin am allerrussischsten von uns dreien, oder? Na, eher nicht. Was? Na, eher nicht. Sagst du jetzt, Lev? Ja. Ja, aber sag mal, deine Kenntnisse sind ja aber auch extrem beschränkt. Es geht nicht um die Kenntnisse in dem Fall, würde ich mal sagen, wenn du fragst, wer russisch. Okay, doch, in dem Fall schon. Ja, na, warte, denn, wollen wir jetzt hier einen Bluttest machen, oder was meinst du? Oder hast du jetzt hier so slawische Wangenknochen, dass man auf 100 Metern sieht, kick an, ein kleiner Russenbengel spaziert die Straße runter. Hey, ich bin für 14, 1,80 groß, ich bin nicht klein. Ich bin 14. 1,80? Ja. Frechheit. Ja. 14? Russe und 1,80? Ja. Und Icke? In meinem Alter? 73? Wahrscheinlich 1,67. Ist doch eine Frechheit, oder? Nein, okay. Schweinerei, echt. Und die jungen Menschen schießen heute wie Idioten in den Himmel. Trotzdem sie irgendwie überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Mhm. Ja, super. Ja. Ist außerdem auch total Verschwendung, sage ich immer wieder. Große Menschen sind total Verschwendung, weil die brauchen praktisch mehr Wasser, um ihre Körperoberfläche zu reinigen. Die verbrauchen viel mehr Baumwolle, Wolle, also so total Rohstoff, absolute Verschwendung. Die große Menschen sind absolute Ökokatastrophenverursacher. Große Menschen sollten abgeschafft werden. Ich finde, wenn einer 1,80 ist, dann kann man den in der Mitte durchschneiden, dann hat man zwei, die sind 90 Zentimeter und das reicht im Grunde hoch. Verstehst du? Und man hat zwei Menschen. Und so hat man, Ehen und was bringt das? Ja, nichts. Lev, 1,80, aber Buzek da, wo die sonst nicht singen können, oder? Mhm. Na ja, super. Mann, echt, der Kulturstandort Deutschland ist gefährdet. Schrecklich, ja. Ja, war nicht, Lev? Da läuft ja auch ein kalter Schauer den Rücken runter. Ja, ein bisschen, ja. Wenn du denkst, wenn jetzt die Russen hier in Berlin nicht mal mehr richtig russisch singen können, dann müssen wir das hier auch noch machen. Wahrscheinlich Hartz-IV-Empfänger werden jetzt umgeschult auf russische Volksmusik. Wo Arbeitslosenchöre intonieren, Buzek, da, budiert, sonst. Apropos Arbeitslosenchöre, heute sind hier heute habe ich meine zwei 1-Euro-Kräfte hier, die eigentlich nichts sagen dürfen. Waren es diese 30-jährigen Kinder, die letztes... Jetzt mecker hier nicht rum. Warte, jetzt muss ich mal den Mikrofon auf... Also eigentlich dürfen die ja nichts sagen, aber Tag können die ja mal sagen. Sagt mal jetzt Tag. Meinst du es nicht an, oder? Doch. Tag. Aber deins, warum ist denn deins nicht an? Wir sind nicht, heute aus ist. Jetzt ist es doch an. Sag mal nochmal was. Hallo? Sag mal nochmal was. Nochmal. Hört ihr den? Ja. Ja. Man hört den, oder? Ja. Ihr sollt doch nichts sagen. War es jetzt den oder die? Tag. Tag. Du sollst doch nichts sagen. Tag. Mein lieber Scholli, aber genau, und das ist eben das Problem. Wie dass groß man, sind die? Wie groß? Ja. Wie sind die? 1,14, 1,15? Ach so, 1,14. Ja, 1,14, ja, oder? die haben die Mutti und zwei Leitern mitgebracht. Ja, wie alt sind denn die Personen? Opa, ja. Wie alt seid denn ihr? Ich bin 12. 12? 14. Ja. 14, also 26 praktisch. Wer ist männlich, wer ist weiblich? Bede männlich, jetzt hör doch mal auf, was soll denn bitte? Reicht das schon, wenn ich hier so Scheiße erzähle? Ja, Entschuldigung, aber jetzt ihr auch noch. Ja, ja. Also zwei 26-Jährige von ungefähr 1,16, 1,17 Zentimeter Körpergröße. Mhm. Total nett, total umweltverträglich. Die praktisch sind, stellen quasi auch keinen Sondermüll da. Wenn die mal nicht gebraucht werden, kann man sie praktisch in die Ecke stellen. Da verrotten die quasi so vor sich hin. Die sind ja jetzt schon praktisch ein bisschen faul, oder? Nö. Na, die Mutti sagt ja. Nö, ihr sollt da nichts sagen. So. Gut, das waren jetzt die Beden, aber jetzt können wir mal aber hier auch, haben wir wieder Janisch erreicht, ja, können aber praktisch Frage, auch noch mal Schluss machen. Ja, du hast eine Frage. Ja, du hattest mal irgendwie gespielt so ein Lied. Gespielt. Way to Bombay oder sowas. Ja, Orient Express. In the train to Bombay. Ja, mal geil. Kicken, ob ich den, habe ich den jetzt hier? Ich muss mal kicken. Ist doch auch so super, natürlich, aber ich wollte ja auch noch mal spielen. Aber jetzt habe ich das wahrscheinlich... Irgendwie nach falschen Begriffen bei Google gesucht, habe ich nicht gefunden. Orient Express ist so eine Ami-Band aus den 60ern. Ist das gratis oder weiß ich auch nicht. Also eigentlich ist es irgendwie eher Platte oder CD. Mhm. Von 68. Orient Express. Ich muss mal schnell hier wühlen, ob ich das jetzt finde. Aber habe ich wahrscheinlich nicht, weil die schönen Platten, die lege ich dann immer raus, höre sie zu Hause und dann, wenn ich dann herfahre, habe ich sie nicht bei, dann sind sie nämlich zu Hause. Schöne Scheiße. Wann spielst du eigentlich die Mitschnitte heute? Also wann ungefähr zeitlich? Das weiß ich noch nicht. Achso. Das ergibt sich immer ein bisschen auch davon, wann David da ist und so. Im Forum bei Mega David mich angefragt, weil nämlich die neuen Teile dieses Irland, sie waren ja bei ihm noch nicht zum Download. Er hat jetzt gesagt, irgendwie morgen bis übermorgen möchte er dann die neuen Teile reinstellen zum Download. Ach so, hat er gesagt. Na, das ist doch schön. Ohne dass sie nicht da waren, habe ich ihm im Forum angesprochen, hat hier heute gemeint, er möchte es morgen bis übermorgen reinstellen. Siehst du, David ist total der antwortet. Da wollte ich jetzt auch noch dazu sagen, halt, ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, der dich jetzt gefragt hat. Super, aber ich antworte inzwischen auch bei mir im Forum, bei kuttner.de. Nachdem ich ein Jahr lang nicht geantwortet habe, fühle ich mich jetzt verpflichtet, immer wieder zu antworten. Wenn da jemand eine Frage hat, kann man die auch darstellen. Nein, habe ich jetzt nicht hier, Way to Bombay. Oh, das ärgert mich, da könnte ich ja schon wieder kotzen. Naja, egal wie. Ich danke euch für euren Anruf. Ja, bitte. Und was zum Thema eventuell noch? Thematisch sind wir ja nicht weitergekommen. Naja, weil du uns nicht zu Wort kommen lässt. Naja, weil wenn ich euch zu Wort kommen lasse, dann passiert ja nichts. Naja, weil du uns zu Wort kommen lässt. Dann muss ich euch ja in dasselbe fallen, weil sonst ist... total nix. Naja, du lässt uns ja nicht ausreden. Stimmt. Ja. Aber nur aus Angst, dass ihr nichts zu sagen habt und dass dann praktisch ein ganz ungünstiger Eindruck bei den Hörern entstehen könnte. Dass alle Leute denken, oh, wie blöd sind die Anrufer und das will ich ja nicht. Das denkt man doch so. Dass andere Leute von euch denken, dass ihr blöde seid und von daher rede ich dann lieber so dazwischen, dass ihr praktisch nicht zu Wort kommt, weil wenn ihr zu Wort kämt, dann würdet ihr möglicherweise ein ganz nachteiliges Bild von euch selbst zeichnen. Verstehst du, was ich meine? Ja, und wenn wir selber das ist nicht nett, bin ich nicht wirklich väterlich, großzügig, weitherzig, verantwortlich. Verantwortungsvoll, wie heute total selten in der Welt ist. Du zögerst doch jetzt so ein bisschen Nachrichten aus, um es rauszuschmeißen. Ich werde euch jetzt auch rausschmeißen. Können wir nicht bis nach den Nachrichten oder zum Thema? Nein, hier sind doch noch andere Menschen. Wer wollte denn jetzt was zum Thema sagen? Ich. Nicht, wer ist denn ich? Lef. Aber Lev, na, du hast doch selber gesagt, du hast nichts zum Thema aber zu sagen. Aber ich möchte sagen, warum ich nichts zum Thema... Ach ja. Nee. Also gut, Lev, okay, ich lasse euch drinnen, aber dann in drei Sätzen will ich aber echt eine beeindruckende Erzählung von deiner Seite haben, was das Thema betrifft. Und frag dir nicht, Lev, ob er auch was sagen will. Und nicht, Lev? Ja, auch, na klar. Auf jeden Fall. Oh, nicht, Lev, du legst dir aber auch, du kannst dir fünf vernünftige Sätze zusammen und eine Erzählung, die wirklich spannend ist. Okay. Zu welchem Thema? Na, oh, darf ich zusammenfassen? Ja. Ja. Das Thema heute ist, ob man plant, ob ihr eine Planung habt, eine Peilung habt. Komm, auf jetzt, ich mach mal euer Dings hier zu und spiele jetzt nochmal hier für meine zwei Gast-Hartz-Vierler Vicky Womit das wunderbare Hartz-IV-Lied. Weil danach wurde irgendwie auch gefragt. Womit ist wahrscheinlich wie Englisch kotzen und Vicky wird mit V vorne stehen. V-I-C-K-Y und dann Womit Express ist so eine Schüttelbahn, wo man dann brechen muss, wenn man die fährt. Vicky Womit, Hartz IV. Dann. Okay, bis gleich. Ja. Bis gleich. Vicky Womit mit Hartz IV. Bei Fritz gibt's jetzt ein Spiel, bei dem alle gewinnen. Aber nur, wenn keiner verliert. Fritz. Alle oder keiner. Das neue Fritz-Radio-Spiel, bei dem alle gewinnen oder keiner. 10 Runden an 10 Tagen. Und nur, wenn jeder einzelne Mitspieler gewinnt, gewinnen alle. Jeder einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro von Nike Town in der Tauentzienstraße Berlin. Aber wenn nur einer verliert, gewinnt keiner. Und das Spiel ist im Eimer. Und dann geht's wieder von vorne los. So lange, bis alle gewinnen. Mehr Infos fritz.de. Alle oder keiner. Das neue Fritz-Radio-Spiel. Bei dem alle gewinnen oder keiner. Montag bis Freitag bei den Radio-Fritzen am Morgen. Immer um 7.20 Uhr. Natürlich auf Fritz. Und das hört man. Das ist auch nicht direkt meine Zeit, 7.20 Uhr. Meine Zeit ist 22.37 Uhr. Fritz Info. Nachrichten. Mit Gerald Kötter-Heinrich. US-Außenministerin Rice ist zu einem Treffen des sogenannten Nahostquartetts am Abend in Berlin eingetroffen. Morgen will sie über das israelisch-palästinensische Spitzengespräch berichten, das unter ihrer Vermittlung allerdings ohne greifbares Ergebnis blieb. Zuvor trifft sie Bundeskanzlerin Merkel und UN-Generalsekretär Ban. Das Nahostquartett aus EU, den USA, Russland und den Vereinten Nationen hatte Anfang Februar nach vierjähriger Pause zum ersten Mal wieder getagt. Den Häftlingen im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba bleibt der normale Rechtsweg auch weiter verschlossen. Ein Bundesgericht in Washington entschied heute, dass ausländische Inhaftierte ihre Gefangenschaft vor ordentlichen Gerichten nicht anfechten können. Die Entscheidung gilt als wichtiger Sieg für die Antiterrorpolitik von US-Präsident Bush. EU-Justizkommissar Frattini hat eine massive Zunahme von Fremdenfeindlichkeit in Ländern der Europäischen Union beklagt. In vielen EU-Mitgliedstaaten seien im vergangenen Jahr Vorfälle von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit um 25-45% gestiegen. Frattini unterstützte deshalb heute in Berlin das Vorhaben von Justizministerin Tsipras, während der deutschen Ratspräsidentschaft einen schon lange angestrebten Rahmenbeschluss gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit umzusetzen. In der Debatte um die Zukunft des Berliner Flughafens Tempelhof haben die internationalen Investoren, die den Flughafen übernehmen wollen, damit gedroht, ihr Projekt auf Eis zu legen. In einem offenen Brief verlangten der deutsch-US-amerikanische Investor Langhammer und der Kosmetikunternehmer Lauder bis Anfang März ein positives Signal aus der Politik. Sonst würden sie ihr Vorhaben aussetzen. In der Fußball-Champions League steht es zwischen Real Madrid und Bayern München ganz, ganz kurz vor Schluss. Vielleicht ist jetzt auch schon Schluss, ich weiß es nicht. Mein aktueller Kenntnisstand ist jedenfalls 3:2 für Real. Wetter. In der Nacht ziehen von Norden Wolken auf und die bringen etwas Regen oder Schnee mit. Die Tiefstwerte liegen bei +2 bis -1 Grad. Morgen ist das Wetter zweigeteilt. Im Norden Brandenburgs gibt es Nieselregen oder Schnee. Weiter südlich ist es bewölkt, aber trocken oder sogar sonnig bei Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad. Verkehr. Der Verkehr auf Fritz, keine aktuellen Störungen zurzeit. Gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 102,6, dann Fritz in Berlin. Blue Moon. sahip olanlara şaşma. Evi barkı yıkılanları yazma. Bir de Türkiye'de dul kalan dulları da yaz, yaz gazeteci yaz. Yaz, yaz efendi yaz. Yaz, yaz gazeteci yaz. Yaz, yaz efendi yaz. Sıla var et. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Tag, Tag, meine Frage an euch heute. Plant ihr kurzfristig, mittelfristig, langfristig? Gibt's Planungserfahrungen, gibt es so eine Art Lebensplanung? Wer plant? Aber man muss jetzt auch nicht so das ganze Leben planen, sondern habt ihr euch schon mal einen Plan gemacht? Oder lebt ihr gewissermaßen nach einem Plan? Oder versucht ihr nach einem Plan zu leben? Oder denkt ihr, dass es schön und wichtig wäre, einen Plan zu haben? Wer sich da mit dieser Frage schon mal beschäftigt hat, der kann gerne hier anrufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und dann reden wir darüber. Hier in der Leitung sind jetzt erstmal noch Lev und Nicht-Lev. Ja. Lev wollte jetzt in drei prägnanten, interessanten Sätzen sein Verhältnis erklären, warum er nicht plant. Und Nicht-Lev wollte dasselbe in fünf Sätzen, das Gegenteil dazu in fünf Sätzen. Drei. Ja, echt? Ich hab die vorhin dir fünf, hab ich dir angeboten. Fünf? Mann, ja. Ich krieg ja nicht mal drei hin. Ja, das dachte ich mir. Sag mal, wir würden gerne noch warten nach denen, wir haben richtig noch was zu sagen. Dann sag ich irgendwie, drei Sätze, das ist aber viel, so habe ich mir nicht gedacht. Ja gut, ja, okay, Lev fängt an, oder? Also, die Jugend heutzutage, ich denke mal so unter 17 bis 16, kann nicht so gut das Geld planen, also das Taschengeld planen, beziehungsweise sparen, um dann sich irgendwas Großes davon zu kaufen, sondern man möchte alles sofort haben und dementsprechend gibt man kleinere Summen, also auch wenn das Taschengeld klein ist. Hallo? Nicht Lev hat aufgeheben. Dem waren drei Sätze echt irgendwie viel zu viel. Der hat jetzt gedacht, ich bin noch nicht in der Schule, drei Sätze am Stück reden. Sag mal, die haben jetzt aber auch voll eine Panne bei Fritz, ist Kuttner durchgedreht. Das kann er doch von mir zu so später Zeit nicht verlangen, dass ich hier drei Sätze rede. Ja, Lev. Ich hatte bisher, glaube ich, nur zwei. Nehmen wir mal an, das waren zwei. Dann gehen wir jetzt der letzte. Warum redest du über die Jugend zwischen 14 und 16? Redest du nicht von dir? Das trifft auf mich ja zu, sonst würde ich es ja nicht sagen. Ja, aber warum musst du jetzt gleich da die ganze Jugend beschimpfen? Vielleicht ist die andere Jugend, abgesehen von dir, vielleicht ist die ordentlich, kann planen, sparen, hat saubere Fingernägel und ordentlich geschnittene Haare. Da soll die anrufen, wenn die was... Also ja, die machen sie ja auch, aber die kommen ja nicht, weil Verallgemeinerungskönige... sind so. Deswegen habe ich jetzt dafür gesprochen. Ich habe jetzt aber auch nur allgemein gesagt. Das heißt nicht, dass ich alle damit gemeint habe. Aha. Ja. Ja, gut. Aber hast so geredet, als ob du dich nicht ganz meinst, aber dich doch meinst, aber dich damit entschuldigst, dass die anderen auch nicht besser sind. Ich habe mir gerade eben was ausgedacht. Ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Ich habe probiert, diese Sätze halbwegs zu formulieren, damit ich drei Sätze hinkriege. Und ist nicht geworden, wa? Doch. Und? Klang aber nicht so, als ob das aufgeschrieben und du versucht hättest, irgendwie ordentlich zu formulieren. Deswegen wurde ich unterbrochen, dementsprechend konnte ich nicht meinen Satz. Vorher schon. Das vorher kam mir auch ein bisschen zusammengestoppelt. Lev, ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss, also ich würde mal sagen, ich pseudo-danke dir. Ja. Ich pseudo-danke dir für deinen Anruf. Wobei, es ist natürlich ganz schön, dass du angerufen hast. Insbesondere würde ich mal sagen, Tolke Tü. Tolke Tü. Tschüss. Ciao. So, das war jetzt Lev. Hallo, wer ist denn da? Hallo. Ja, das ist Paul. Ja, Paul. Na klar. Ach, ich verliere mich hier gerade wieder in der Musik. Ja, du spielst. Ah, vielleicht schaffen wir da eine Scheibe zum Platz. Hallo? Ja, du spielst sowieso die beste Musik, muss man mal so sagen. Ja, als Holker, ja, nur ich. Okay. Paul. Na klar. Du hast du aber feinsinnig bemerkt und festgestellt. Dafür ja, danke ich dir. Ja, das ist auch einfach mal ja, so, super. Muss man so sagen. Ja, finde ich auch. Ja. Paul, bist du denn, wie alt bist denn du? 15. 15? Ja, junge 15. Ach so, da ist man ja die eigentlich auch nicht so ein Planer, oder? Na, man hat viel mit Schule zu tun, ist ja dann doch ganz schön belastend. Aber da wird ja quasi für einen geplant. Ja, man muss das aber selber alles hinbekommen schon mit den Noten, ne? Ja, ja, aber hast du denn jetzt, sagen wir mal, so eine Planung, was jetzt zum Beispiel die Schule betrifft? Naja, jetzt gerade muss man erstmal versuchen, da ja das zweite Halbjahr jetzt gerade angefangen hat. Genau. Die ganzen könnte man sagen, kurzfristige Planung bis zum Sommer, oder? Ja, bis zum großen Ferien. Ja. Kurzfristig. Wie sieht denn da dein Plan aus? Na, dass ich erstmal die ganzen schwierigen und belastenden Arbeiten in der Schule schaffe. Aha. Weil man weiß ja nie, man muss ja dann aufs Abi gucken und so, ne? Das planst du jetzt direkt, ja, dass du mal hin und wieder eine schwierige Arbeit schaffst? Ja, so ganz vorbildlich. Ah ja. Also muss man irgendwie nicht planen. Wenn du nicht planen würdest, würdest du ja trotzdem machen, oder? Na gut. Aber man muss ja trotzdem noch was machen. Hast du denn jetzt geplant, dafür konzentriert zu lernen zum Beispiel? Oder irgendwie ja, so nee. Zeit, also ihr wisst was, den Plan zu nutzen, um dieses Ziel zu erreichen? Nee. Also von einem Plan kann man eigentlich nicht sprechen. Ja, eigentlich. Du fändest es ganz schön, wenn du am Ende des Schuljahres so ganz dufte Zensuren hättest. Ja, das wäre natürlich. Fühlst dich aber nicht so direkt verantwortlich dafür. Na doch. Das wäre schon. Die dufte Sache, das hätte ja ich dann hinbekommen. Wenn's dufte wäre, dann wärst dann du. Wär's dufte. Ja, aber wenn die Zensuren schlechter aussehen, dann ist es natürlich scheiß Schule, bekloppte Lehrer ja, und außerdem wurde man immer abgelenkt im Unterricht. Dann ist klar. Exekutiert. Ja, ist klar. Wenn's gut war, dann warst du, bist du verantwortlich. Wenn's scheiße war, dann ja, die Gesellschaft. Das System praktisch. Ja, oder? Das abgefeimte kapitalistische Polizeistaatssystem ist dann sowieso. Genau, ist dann schlecht schuld daran, dass du praktisch schlechte Zensuren ja, hast. Ja, man muss doch sagen, die Schulen in Berlin und Deutschland ist ja auch nicht so der Hammer. Genau, klar, PISA-Studie, ja, Deutschland, Deutschland, gibt mir mal so schlechte Zensuren, ja, Deutschland. Aber bei uns fallen voll viele Stunden aus. Bei uns war erst die Frage, ob ganz Englisch. Das heißt, du hast jede Menge Zeit, in der du quasi lernen könntest. Nein. Weil natürlich, weil so viele Stunden ausfallen. Ja, aber das ist doch Zeit, die dir geschenkt wird. Verstehst du, du kannst doch selber viel effektiver lernen, als wenn du da mit 25 Leidensgenossen in der Schule von einem blöden Lehrer sitzt. Ja, im Grunde ist es doch ein Traum, ja, der dir da erfüllt wird. Mein Traum ist jetzt nicht, die ganze Zeit zu üben. Wäre dann auch blöd. Man hat ja auch. Ja, aber dein Traum ist es aber auch nicht, die ganze Zeit in der Schule zu sitzen, oder? Nee. Also bildet eigentlich nicht dein Traum. Ja, aber wäre schon ganz schön, wenn du gute Zensuren hättest, wa? Ja, nur noch bis zum genau. 13. Ja, dieses Schweinesystem. Echt, kann nicht sein. Ja, Umsturz, Revolution. Einfach auswandern. Ja, genau. In irgendein Land, wo gute Zensuren ja, gibt. Kasachstan, geht genau. Klar, Kasachstan, genau. Na, warum denn nicht? Tolga, genau. Ja, in Kasachstan. Ey, da fällt's mir überhaupt gar nicht auf, dass ich blöde bin. Da sind ja praktisch die Blöden, die Klugen, oder? Super, ja, ich geh nach Kasachstan. Super. Ja, naja, versuch's doch mal in Kasachstan. Na klar. Oder? Hast du denn eigentlich eine Freundin? Ja, nee, gerade nicht. Siehst du genau darum mein Tipp? Ja, natürlich, jetzt hör hin! Das Mädchen, nimm sie dir zur Frau. Da bricht er, jetzt brechen jetzt keine Scheiben, wenn ich mit so tiefer Stimme singe. Ja, nee, so nicht. Aber ich muss husten. Oh, so, Paul. Hm? Naja, weit gekommen sind wir jetzt nicht, außer dass wir mal wieder gehörig das Schweinesystem gegeißelt haben, oder? Das muss man auch mal machen. Deutschland natürlich. Deutschland ist natürlich jetzt doch nicht das beste Land. Ist natürlich ist so gute zensurenfeindlich. Ja, wir wurden die Welt, in der wir leben. Weltmeister, aber kann auch nichts machen. Naja, nee, aber Handball kann man ja als Blinder, praktisch als Analphabet spielen. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht die Handballer beleidigen. Spielst du Handball? Nee, aber man hat es dann schon im jedenfalls bist du wahrscheinlich in Handball besser als in Chemie, oder? Ja klar, Chemie haben ja, wir. Ja super, Test, super, 1A. Das braucht Deutschland. Haben wir heute einen Test geschrieben, erstmal übelst verkackt, wusste wieder gar nichts. Dachte ich mir doch. Ja, Chemie ist sowieso dreckig. Genau. Schweinechemie, das muss mal angeklagt werden. Blöde Chemiesau, oder? Außer unser Lehrer, der ist fast so lustig wie du, aber auch nur fast. Danke. Das ist, glaube ich, jetzt in 15 Jahren Sendung das erste Mal, dass ich mit einem Chemielehrer verglichen werde. Ja gut. Spitze. Ja, und das nur als Kompliment gemeint. Ja. Also man sieht doch, die heutige Jugend, die tickt überhaupt gar nicht mehr richtig. Kann nicht oder sein. Die wissen ja nicht, was sie sagen. Ist so. Genau. Ja. Okay, Paul, siehst du, jetzt vor Wut schlage ich hier schon wieder ins Mikrofon. Echt? Kann ja. nicht sein. Kann nicht sein, ist aber so. Jo, ist so. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir erstmal Krach. Jetzt Paul, ich danke dir für deinen Anruf. Bitte, bitte. Mit Terrormusik, Guitar Wolf, Dead Rock heißt die CD und Tokyo Zombie heißt der Song. Das ist doch was für dich, oder? Darf ich noch zum Abschluss jemanden grüßen? Nee! Also. Und weg ist er. Tschüss, Paul! Guitar Wolf. Tokyo Zombie. Kamitschkita! Wolf mit Tokyo Zombie. Nicht zu viel versprochen, oder? Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir reden hier heute über Planung. Ob ihr plant, ob ihr kurzfristig plant, mittelfristig plant, langfristig plant, ob es Planungskollisionen gibt, ob es Erfahrungen mit Planungen gibt. Hallo, wer bist denn du? Hi, Lenny. Hallo, Lenny. Ja. Sag mal, wir haben uns ja vorhin schon Tag gesagt, muss ich jetzt nicht mehr Tag sagen, oder? Ja, haben wir uns vorhin Tag gesagt? Ja, aber du musst trotzdem Tag sagen. Nochmal Tag. Alter, sag mal, so viele Tage habe ich jetzt hier aber auch nicht zur Verfügung, dass ich die jetzt praktisch Abend, so sinnlos verschwenden könnte, den Abend. Ja, na, ja. Ja, moin, moin. Ja, moin. Moin, moin. So, Lenny. Ja, ach so, bist du eher ein Planer? Wie alt bist du überhaupt? Ja, also ich bin 18. 18? Ja, wie seit dem 25. Juli halt. Seit dem 25. Juli? Ja, genau. Das ist ja schon ein bisschen länger, wa? Naja, insofern ist bis zum 25. Juli wahrscheinlich relevanter, wa? Weil du ja schon länger bist, als du es auch sein wirst. Ja, stimmt. 18. Ja, bis dahin, ja, dann bin ich 19, stimmt. Da bist du 19. Wie alt bist du eigentlich? Zeig dir nicht. Ja. Aber ich könnte dein größer Bruder sein. Nein. Vermutlich nicht. Lieber Freund, du kannst gleich mal herkommen und dir eine höhere Portion frischer Backpfeifen abholen. Ja, ja, ja. Das bedauere ich ja immer sehr am Radio. Ach, weißt du, ich abgesehen davon, dass Schlagen quasi sowieso nicht erlaubt ist, finde ich, aber damit könnt ihr leben, dass es nicht erlaubt ist. Aber dass es nicht möglich ist, das kotzt mich an. Echt? Boah, wirklich, da könnte ich immer verrückt werden. Ey, erlaubt oder nicht erlaubt, ist mir doch egal. Ich gehe über Rot über die Ampel. Also nicht immer, aber manchmal schon. Insofern würde mir das überhaupt ja nicht ausmachen, erlaubt oder nicht erlaubt. Das nicht geht. Ah, da könnte ich verrückt werden. Weil man ja immer wieder mit Hörern zu tun hat, wo man denkt, Mensch, jetzt mal eine gesunde Tracht Prügel, das würde eine schöne Sendung werden. Verstehst du, für den wäre es irgendwie wichtig zur menschlichen Reife. Das wäre im Interesse der Sendung, soweit man hört es natürlich auch gerne. Und meine Affektabfuhr wäre auch geregelt. Wenn du verstehst du? Also insgesamt spricht eigentlich nur alles dafür. Eine klassische Win-Win-Situation. Alle Parteien gewinnen. Und ist nicht möglich. Da reden die immer über interaktiv und bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Aber dass man mal einfach eine Backpfeife austeilen könnte, geht nicht. Widerspricht dir. Deutschland, sagt da, was? Wieso denn? Weil das kannst du einfach machen. Nur, na, wie denn? Ja, natürlich. Die erreicht dich doch nicht. Natürlich, du kannst doch alles machen, was du willst. Warte, soll ich jetzt hier eine Backpfeife auf den Tisch legen oder beim Pförtner hinterlegen, dass du dir die morgen irgendwann abholst oder was? Ich kann erst vorbeikommen. Willst du Backpfeife haben? Alle, die eine Backpfeife haben wollen, stellen sich mal bitte in Zweierreihen an. Genau, ah, das wäre eigentlich auch schön. Hier bei Fritz, Dienstagabend, das große Festival der Backpfeifen. Das große Backpfeifenverteilung. Genau, das große Backpfeifenkonzert. Junge Menschen stürmen, wie wenn irgendwie die neue Saison von wie heißt die Containershow-Scheiße da eröffnet wird. Warum muss ich mich denn da selber hören? Vielleicht kannst du mal dein Radio ein bisschen leiser machen. Du bist so total verliebt in deine Stimme, war, dass du dich selber ja in einem Radio hörst. Na und warum hallert es dann so? Jetzt ist es aus. Das Radio war schon davor aus. Sag mal, bist du hohl vielleicht? Wenn man mit dir redet, dass es immer so ein Echo gibt? Dass du quasi an der Körper hinter... Genau, jetzt, oder? Du hast wahrscheinlich den Mund offen, meine Stimme dringt durch deinen Mund und stößt gewissermaßen an die Hinterkopf-Innenseite und wird von da als Echo zurückgeworfen. Sehr interessant. Der ist hohl! Ich glaube, du hast da irgendeine Falscheinstellung in deinem... Nein, du klingst aber echt so, als ob du nicht ganz gefüllt wärst. Ah ja. Wollen wir mal lieber zum Thema kommen, oder was? Ja, planst du denn eigentlich? Ja, also meine, also ganz kurzfristig plane ich, habe ich heute geplant und zwar... Toll, toll! Als ich dich anrufen wollte, das war eine sehr kurzfristige Planung. Das habe ich vorhin gesagt, dass man sagen könnte, man hat geplant, mich anzurufen. Nee, habe ich nicht gehört. Ja, ja, habe ich nicht gehört. Du bist ja doch hohl, oder? Und fällt so in dir rein und du denkst dann immer, es ist deins, was aus dir rauskommt. Aber es ist nur ein Echo von dem, was andere gesagt haben. Richtig. Ja, super. Egal, aber ansonsten plan ich ja auch. Wie bitte? Ansonsten muss ich ja auch planen. Ja, wie denn? Ja, zum Beispiel muss ich was ja meistens, denn? Ja, mein Tagesablauf muss ich ja zum Beispiel planen. Stimmt ja überhaupt ja nicht. Natürlich. Na Quatsch, das ist doch Blödsinn. Mutti macht dich wach, dann sind die Stullen fertig. Ja, deine lila Socken liegen da auf dem Höckerchen vorm Kinderbette. Dann ziehst du die lustlos an, dann sagt Mutti, aber erstmal Hände waschen, Zähne putzen. Oh, dann ziehst du die wieder aus, nochmal ja, Schlafanzug an, wackelst ins Bad, dann wieder zurück, Schlafanzug raus, wieder die Klamotten an, dann die Frühstücksstullen eingepackt, in die Schule geschlurft, oder? Gegen deine Theorie spricht nur, dass meine Mutter in Frankfurt am Main wohnt und ich nicht bei ihr. Da muss deine Mutter jeden Tag von Frankfurt am Main anreisen, um dich aus dem Bett zu holen und dir Stullen zu machen? Sag mal, echt, das ist eine verwöhnte Jugend heutzutage. Unglaublich. Ja, die arme Mutter, sag mal. Das kostet doch Geld. Die kommt ja Fahrgeld und Nerven. Das dauert 4,5 Stunden von Frankfurt nach hierher. Nee, jetzt den Zug, aber der Weg vom Bahnhof nach Hause ja nicht gerechnet. Da muss sie über 8 Stunden am Tag. Hallo? Deine arme Mutti. Hör mir mal zu, Mann, die muss doch komplett verrückt werden. Und dein Vater? Ja, der ist das ist so ein Halodri, das ist ein Trinker, der sitzt zu Hause und kümmert sich um Janisch. Mutti kommt ja aus Frankfurt am Main und wird dem Sohn schon wieder Stullen machen. Erstmal, es dauert 4 Stunden 10 Minuten von Frankfurt am Main nach Berlin. Ach, und da denkst du, das ist jetzt irgendwie total entkräftet. Ja, Mutti hat's ja gar nicht so schlecht, dauert ja nur 4 Stunden und 10 Minuten. Ja, super. Sind immer noch 8 Stunden und 20 Minuten hin und zurück. Kann ich mal bitte ausreden lassen? Das ist ein voller Arbeitstag. Du lässt ihn nicht aus... Nee, ja, ist aber auch wieder mal ein klassischer Fall von, ist besser, dass du ihn nicht ausreden lässt, Kuttner. Du lässt mich halt nicht ausreden. Ja, naja, also. genau. Und morgen kriege ich wieder Post, dufte, dass du den nicht hast ausreden lassen. Da wäre wahrscheinlich nur Katastrophe. Aber okay, ich lass dich jetzt mal ausreden. Dann sollen wir alle hören, die vielleicht denken, mich hier kritisieren zu müssen, weil ich hin und wieder mal jemanden nicht ausreden lasse. Was passiert, wenn ich mal jemanden ausreden lasse? Dann red mal aus, mein lieber Freund. Super. Oh, na, dann rede mal aus. Na, dann ja, red gut. mal. Okay. Zweitens. Oh, spannend. Das hört man ja gerne. Echt? Total interessant. Super. 1A. Eine weise Entscheidung von mir, dass ich dich habe ausreden lassen. Klasse. Toll. Ja, super. 1A. Dadurch steigt das Niveau des Programms echt irre. Du hast mich schon wieder unterbrochen. Naja, warum wohl? Hör dir doch mal selber zu. Würdest du, würdest du das Radio anschalten, dass der junge Typ über Telefon sagt, und zweitens... Nee, überhaupt nicht, oder? Da sinkt doch die Quote total praktisch ins Bodenlose. Ich habe gar nicht da schalten gesagt. Die Leute sofort um und sagen, na, dann kann ich auch Deutschlandradio hören oder Berliner Rundfunk. Ich habe zweitens gesagt. Und naja, zweitens. Genau, zweitens. Na, nicht mal und. Nein. Ja, aber du hast die Zeit dafür gebraucht, wie wenn du 3 Sätze formulieren wolltest. Ja, wollte ich... Hä? Hä? Also, hä? Ist schon wieder sowas. Meinst du, das wollen Leute hören? Hä? Junge Menschen, die anrufen und hä sagen? Die Leute, die sag mal, da fällt doch alles auf mich zurück. Da ist da wieder ein klassischer Fall. Hä? Mensch, Kuttner, sag bloß was, sonst sagt er wieder hä? Hä? Ja, du kannst das sowieso nur. Du nein, stimmt überhaupt gar nicht. Nur aus Not. Überhaupt nicht. Naja, denkst du, mir macht das Spaß? Natürlich. Ich würde mich da gerne zurücklehnen und reden lassen. Ist doch dein Beruf. Na, sag doch mal. Nee, ja nicht. Natürlich ist dein Beruf. Weil ich es machen muss? Ich mache es nicht gerne. Hallo, man muss doch seinen Beruf machen, und Spaß haben. Hä? Das hört sich doch gut an. Hä? Ist super, hä? Oder? Das habe ich jetzt gelernt das von hört dir. Sich gut an. Ja, das hört man gerne, oder? Das hä? Endlich mal was besser machen. Genau. So, Lenny. Gut, nochmal eine Frage, und zwar. Ja, wolltest du nicht erzählen? Nein, ich bin jetzt bei einer Frage. Und zwar, bei diesem Mississippi Queen Teil, was ich ja jetzt auch habe, zufällig. Super. Bei dir ist es aber so, dass das Klavier, das hat so viel lauter als meins ist live. Ach so. Hier gibt's ja nochmal ein Studio. Das war kein Klavier, das war Beifall. Nein. Verstehst du, das war Publikum. Brrr, das war kein Klavier. Ich will, ja, schon, ach komm. Ey, verstehst du nicht? nicht, oder was? Was, versteh ich nicht. Nee. Soll ich dir das nochmal vorspielen? Glaubst du mir nicht, das ist kein Klavier, sondern ein Beifall. Das war Piano. Muss ich dir das jetzt nochmal vorspielen? Das war ja nicht Piano. Erstens war das scheiße laut und zweitens, also alles andere als Piano und zweitens war es eben überhaupt kein Klavier, sondern war Beifall. Ja, von wegen. Am Anfang, nicht von wegen. Am Anfang. Was heißt denn von wegen? Hier, jetzt hör mal hin. So, jetzt spiele ich dir das nochmal vor. So, und jetzt horch mal genau hin. Und jetzt sag mal ganz ehrlich. Jetzt hör mal hin hier. Das ist doch kein Klavier, das ist Beifall. Ja, dann kommt die Kuhglocke und dann aber vorher das kein Klavier. Hör mal hin. Hast du gehört? Das Klavier kommt später. Das ist Beifall. Das Klavier kommt später. So. Habe ich wieder mal recht gehabt. Und später kommt das Klavier. Habe ich wieder mal recht gehabt. Das reicht mir eigentlich. Später kommt das Klavier. Und das ist bei dir lauter als in der eigentlichen Version. Krieg mal jeder an. Naja, jetzt hast du denn die Live-Version? Nee. Naja, siehst du mal, live! Ja, also wirklich. Naja, da stand das Klavier eben vorne am Bühnenrand. Ja, dann brennen wir mir die CD und schicken. Ja, Janisch, nischt. Ja, denkste, Pupengste. Ja, warum machst du das eigentlich nicht? Das ist auch Kinderkacke-Sprache, wa, oder? Denkste, Pupengste. Ja, aber mache ich einfach, um mir eine gewisse Restjugendlichkeit quasi zu simulieren. Wenn man zum Beispiel fragt, was? Wenn man zum Beispiel fragt, wo man dieses eine Lied von diesem Oliver Twist kriegt, ja, hat man ein Problem. Nein, antwortest du nicht. Ja, genau. Man antwortet, siehst du, aber jetzt sage ich ja. Ist doch auch schön, oder? Man will wissen, wo man dieses Lied herbekommt, aber nein, man bekommt keine Antwort von dir. Nee, selber Gedanken machen, selber lernen macht klug, verstehst du? Willst du mir trotzdem was sagen? Ja, das ist jetzt nicht, ich bin nicht deine Mutti, ich fahre jetzt nicht extra aus Frankfurt am Main und dir sagen, wo du deine CDs kaufen sollst. Verstehst du, das reicht, ich finde das mit deiner Mutti schon schlimm genug. Die arme Mutter. Aber jetzt ist sie schon wieder in Frankfurt, oder was? Jetzt ist sie in Frankfurt. Meine Mutter ist immer in Frankfurt. Boah, wann muss die denn aufstehen, dass sie dich morgen früh wecken kann? Mein lieber Scholli, die arme Mutter. Also, naja, mit so einem mütterverachtenden jungen Menschen möchte ich eigentlich überhaupt gar nicht reden. Genau, vor allem meine Mutter muss... Und von daher dachte ich mir jetzt, Mann, deine arme Mutti. Und dann, wenn die mal älter ist, dann sperrst du die sofort ins Pflegeheim, oder? Altersheim, Knebel, wird die Mutti geknebelt und am Rollstuhl festgebunden. Weil der junge Mann lieber noch zum Urlaub nach Lanzarote fahren will. Nee, nee. Und keine Zeit für seine alte, sieche Mutter hat, die jeden Tag um vier Stunden, zehn Minuten auf sich genommen hat, um den jungen Mann zu wecken und ihm Stullen zu machen. Boah. Mann. Ach du Scheiße, die arme Mutti. Ich muss ja um 4:30 aufstehen. Lenny. Ich muss ja um 12 losfahren. Lenny, dann bin ich jetzt mal sauer mit dir. Warum denn? Und dann machen wir jetzt mal Schluss. Och. Und hören mal ein Stück Musik. Gibt's heute noch den halbautomatischen Anrufbeantworter? Den gibt's noch, der kommt noch ein bisschen später. Der ist quasi gerade eingetroffen. Im Grunde kann man da jetzt dann auch anrufen, wenn man den anrufen will zum Beispiel, weil der ist ja auch zum Anrufen. Wenn man hier nicht durchkommt, hier nicht zu Wort kommt, dann kann man da anrufen und quasi auf Band sprechen. Wenn so. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam. 70 97 330. Ja, wenn man zum Beispiel deine Stimme nicht hören will. Lenny, wir sagen mal Tschüss. Wie bitte? Wenn man zum Beispiel deine Stimme nicht hören möchte. Genau. Lenny, wir sagen mal jetzt zum Beispiel Tschüss und weil mich das Gespräch mit dir so melancholisch gemacht hat, dachte ich, spiele ich jetzt eine mongolische Musik. Gute Idee. Eine geniale moderationelle Brücke, die ich da wieder gebaut habe, oder? Richtig gut. Kompliment. Boah, mein Lieber. Das ist eben öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der noch seinem Bildungsauftrag nachkommt. Mongolische Musik von Huso und dem Ensemble Transmongolia und Tangarak heißt der Song. Wenn du wissen willst, wo die Platte gibt, die kann man in Hamburg in einer Fußgängerzone kaufen. Das will ich ja nicht. Naja, ich doch auch, nur ganz selten. Aber dafür reicht's doch, wenn ich das mache und die Musik hier im Radio spiele. Dann teile ich die mit, ey. Jetzt kann ich die kaufen. Also hab ich gesagt, wo du die kaufen kannst. Und dann ist dir das auch wieder nicht recht. Dann schneide ich die halt mit. Na, dann schneid doch mit. Na, meinetwegen. Ja. Okay. Ja, tschüss. Bitte, tschüss. Ja, nee, bitte. Ich hab nie Danke gesagt. Warum hätte ich Danke sagen sollen, oder? Hat jemand den Eindruck, dass ich hier nach dem Gespräch hätte Danke sagen müssen? Nee. So, und das Ensemble Transmongolia, die CD ist Gesang des Himmels, der Song ist Tangarak. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also, wir reden heute über Planung, so Bereiche, die ihr tatsächlich plant, Bereiche, die ungeplant bleiben, ob es sowas für euch wie Lebensplanung gibt. Bisher war es immer noch so relativ unkonzentriert, irgendwie gab es die kühne, aber nicht glaubwürdig vorgebrachte Behauptung von jungen Menschen, die meinten, dass sie ihren Tag planten. Also mich hat es nicht ganz so überzeugt. Wenn jetzt aber doch Planer unter euch sein sollten, dann wäre das hier die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097 110. Hallo, hallo. Hallo. Hallo, wer bist denn du? Na, hier Susi. Susi, hallo Susi. Juhu, ich hab auch was zum Thema Plan zu sagen. Na dann, sag doch mal. Ja, ich plane ganz oft und ganz viel. Nur manchmal, wenn ich versuche, was zu planen, dann klappt es auch nicht immer. Aber manchmal, wenn du versuchst, etwas zu planen, dann klappt es nicht immer. Jetzt sind aber dreimal eingeschränkt. Ja, naja, dann kommt ja dann noch manchmal immer auch wieder was anderes dazwischen. Dann halt auch dann was anderes noch. Na, manchmal oder immer? Nee, manchmal nur. Manchmal. Aber du hast gerade gesagt, manchmal immer. Nee, und das hängt ja auch dann damit zusammen, was man, so. Ja, was man sich dann... Aber hast du denn, sag mal, hast du so eine Lebensplanung? Wie weit reicht denn dein längster Plan, den du hast? Oh, naja, ich würde mal so meinen... Oder was hast du denn so geplant? Hast du zum Beispiel, wie alt bist du jetzt, Susi? Na, ich bin jetzt immer noch 18. Aber immer noch 18. Hast du denn sowas wie Kinder geplant? Ja, das wollte ich... könnte man ja. Muss man aber auch noch nicht mit 18. Nee, naja, aber irgendwie hat man dann doch irgendwann mal den Wunsch, ein Kind zu haben oder so. Aber jetzt halt noch nicht, weil dann, man hat ja auch... Du willst halt jetzt noch kein Kind haben, aber du hast schon den Wunsch, später mal ein Kind zu haben. Oder genau. Hoffst du nur, später mal den Wunsch zu haben? Nee, ich möchte schon später ein Kind haben. Du möchtest später ein Kind haben und du möchtest später nicht nur einen Kinderwunsch haben, sondern du möchtest später mal ein Kind haben. Genau. Super, wie viel denn? Nee, na, eins reicht mir. Eins? Ich muss das Kind ja auch verkaufen. Eins ist unpraktisch. Reicht. Wenn, dann ist es zwei. Dann können die sich wenigstens selber beschäftigen. Dann kann man das Kinderzimmer zuschließen und den Schlüssel aus dem Fenster werfen. Nee, und dann wisst ihr, haben die Bienen erstmal die nächsten Stunden Unterhaltung. Nee, ich muss meinem Kind ja alles in den Arsch stecken können. Das geht ja sonst nicht. Ach du Scheiße. Gut. Aber so richtig nach Planung klingt das jetzt aber auch nicht, Susi. Nee, doch. Ich hab ja dann... Also jetzt sagen wir mal, was hast du so geplant? Gibt's was du wirklich geplant hast? Na, jetzt erstmal für die nächsten paar Jahre. Nee, ich muss jetzt erstmal meinen Schulabschluss, ne? Wann soll der fertig sein? Na, dieses Jahr. Dieses Jahr, gut. Wie soll's dann weiter? Dein Plan sieht jetzt also aus, so aus, als erste Schule fertig machen. In diesem Jahr. Und dann werde ich erstmal gucken. Ob ich... Na, gucken ist jetzt nicht, was man planen muss. Macht man den ganzen Tag. Entweder krieg eine Lehrstelle oder ich muss dann halt... Ich studiere dann halt was in Berlin oder unten in Köln. Aber in Westland will ich dann halt doch nicht gehen. Aber da arbeitet ja mein Papa und das wäre dann ganz günstig, wenn ich da dann auch hingehe. Was macht der da? Mein Papa, der ist in Wuppertal als Busfahrer tätig. In Wuppertal als Busfahrer? Ja. Aber da ist ja jetzt nicht so, dass er dich da quasi als Schaffner einstellen könnte, oder? Nee, will ich auch gar nicht. Nur, dass er mir da erstmal so... Dass ich weiß, wo ich da bin und dass ich dann halt auch Halt habe, weiß, wenn ich mal Probleme habe, dass ich dann mal irgendwo hingehen kann. Ja, so. Ja, und naja, dann... Also entweder Lehrstelle zu Hause, Studium in Berlin. Aber was denn in Berlin studieren? Nee, na... Weil du Studium gleich gesagt hast, was? Ich mache jetzt gerade mein Fachabitur in Kunst und dann möchte ich da vielleicht auf so... Ich möchte dann vielleicht Kunst studieren, aber das weiß ich da noch nicht genau. Entweder... Ich weiß nicht genau, was ich davon habe, weil Künstler zeigt ja nicht so wirklich gern und Lehrerin, das ist nicht für mich. Ja. Das würde ich auch gar nicht auf der Reihe. Also klingt jetzt aber auch nicht so richtig wie clever geplant, oder? Mit der Kunst. Nee, ist es auch nicht, aber das ist erstmal so ein Anhaltspunkt, an dem man sich halten kann. Und dadurch kann man sich ja auch eine größere Planung aufstellen, nicht? Nee, weiß ich nicht. Nee. Doch. Du meinst, ein schlechter Plan ist die Voraussetzung dafür, dass man dann nicht richtig gut planen kann? Naja, ja. ja, super. Das klingt ja überzeugend. Genau, ein schlechter Plan ist doch schon mal was. Deswegen, sag ich auch. Ja. Was wäre denn so eine Traumlehrstelle? Naja, das ist ja jetzt so, ja, wenn ich eine Lehrstelle nehme, also ich möchte mich ja als Zahnarzthelferin, ich weiß, das klingt komisch, ist, aber ich find den Beruf total, ich finde den klar, wunderbar. Ja, auch so grausame Frauen, die Spaß daran haben, wie... Okay, Zahnarzthelferin. Ja, die haben alle, meine ganzen Freundinnen, die haben alle was dagegen, aber das ist mir dann eigentlich im Prinzip... Deine Freundinnen? Was? Deine Freundinnen haben was dagegen? Nee, alle, also mein ganzer Freundeskreis. Ach so, echt? Wieso denn nicht? Was haben die denn als Alternativen? Was machen die denn? Die findet alle eklig, na, die wollen, die haben alle den was wollen die, Schlagersänger werden oder was? Na, die meisten, die machen ja jetzt dann schon eine Lehre oder ja. Sind auch dabei, Schule und zu machen. Und was für Lehre? Naja, so Kauffrau oder... Na, was. Spitze! Da sollen die sich doch nicht über Zahnarzthelferin beschweren, oder? Deswegen, das ist aber echt eine Frechheit. Ja, und ach, wenn wir jetzt nur so was zum Thema planen, ne? Man kann ja auch einfach nur so für das Wochenende mal so was planen. Dann könnte man auch, aber das fällt ja nicht so schwer, wenn man jetzt sagt, man plant, drei Freunde einzuladen und Computer zu spielen, bei Pizza und Cola und Bier trinken. Stimmt, aber ein Punkt, der gehört zu meiner Planung, der gehört... Für das Wochenende? Hä? Zu deiner Wochenendplanung oder was? Nee, in meiner großen Planung. Ach so, na dann sag mal. Meine Freunde, die müssen ganz, ganz, ganz weit oben stehen. Die wissen nicht, diese weg, die nicht haben. Das hat jetzt aber ohne mit Plan zu tun. Doch. Nee, du hast deine Freundin, der Freundin irgendwie ganz gerne. Aber mehr jetzt so nicht. Doch, wenn ich... Und wenn du nach Köln gehst, dann bist du in Köln. Dann wirst du die wahrscheinlich nicht alle acht mitnehmen. Nee, aber ein paar. Nein, ein paar. Alles, was in den Koffer passt, oder? Ja, aber nee, ja, super. Ich brauch, wenn ich keine Unterstützung von meinen Freunden habe, dann musst du immer Unterstützung von deinem Papa haben oder neue Freunde. Will ich nicht. Ich will gar keine Unterstützung von meinem Papa haben. Der muss mir dann helfen, neue Freunde zu suchen, aber irgendwie will ich mir auch gar keine neuen Freunde. Okay, Susi, wo rufst du an? Aus Prenzlau, oder? Aus Seehausen. Aus Wee? Aus Seehausen. Ja. Wunderbar, habe ich eine Musik für dich. Tschüss, Susi. Ja. I was living in a devil town, didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. And all my friends were vampires, didn't know they were vampires. Turns out I was a vampire myself in the devil town. I was living in a devil town, didn't know it was a devil town. Oh Lord, it really brings me down about the devil town. Daniel Johnston. So, wie machen wir weiter? Hallo, wer ist denn da? Hi, hier ist Lukas. Hallo, Lukas. Ja, wie geht's? Ja, na, muss ja. Hast du vorhin schon angerufen? Ich hab's vorhin schon mal probiert. Achso, wir haben uns aber noch nicht Tag gesagt. Da hat's irgendwie nicht geklappt, also irgendwie. Ah, ja. Okay. Ich wollte mal anmerken, eigentlich plant ja jeder, oder? Also ja, ich weiß eben nicht. Ich stelle zum Beispiel fest, dass ich eigentlich überhaupt gar kein Planer bin. Also ich glaube, dass man immer entweder relativ kurzfristig plant oder langfristig plant, das ist der einzige Unterschied. Mhm. Aber planen tue ich auch wenn ich jetzt sage, ich gehe gleich los, ja, aber das wäre ja auch, was ich gleich mache. Ja, aber das wäre jetzt aber nicht, finde ich, auch nicht so ein richtiger Plan. Also klar, ansonsten dann plant irgendwie jeder. Aber es gibt doch Leute, die wissen so, in 3 Jahren wollen sie das und das erreicht haben, in 5 Jahren wollen sie sich ein neues Auto kaufen oder, also wie es ich will das jetzt so ja nicht denunzieren, sondern irgendwie wollen das erreicht haben oder wollen in der Situation sein oder wollen das gesehen haben oder irgendwie so eine Planung gibt's ja. Also ich oder glaub, so Leute, die so einen Job planen oder eine bestimmte Form von Karriere, das meine ich jetzt auch ja nicht böse, sondern die sowas eben einfach planen und sagen, das wäre dann ganz schön, wenn ich da irgendwie einen Job habe und dann, wenn ich dann da irgendwie 2 Jahre später mehr Geld kriege oder irgendwie so eine Geschichte, was ja alle legitime Bedürfnisse sind. So eine Planung gibt's ja. Ja, das und so Planer. Ja, ja also aber, da höre ich irgendwie überhaupt gar nicht dazu. Also ohne, dass ich stolz drauf bin. Also was ich meine ist, also wenn man in der Lage ist, die Pläne auch wirklich spontan an die Gegebenheiten anzupassen, dann ist das auch in Ordnung, wenn man irgendwelche Vorstellungen vom Leben hat. Aber wenn man so bis ins Detail in die Zukunft plant, blockiert das, glaube ich, einen eher nur. Wobei, das machen aber auch wahrscheinlich dann eigentlich auch die wenigsten. Aber hast du denn, wie alt bist du? Ich bin 26. Du bist 26? Ja. Hast du denn, sagen wir mal, das, was du jetzt machst, vor halbwegs längerer Zeit irgendwie so ansatzweise geplant? Bist du da irgendwie relativ zielgerichtet hingekommen? Was machst du jetzt? Also ich studiere Volkswirtschaft und das war schon ungefähr das, was ich machen wollte. Ist das schon so eine grundsätzliche Überlegung, wa? Was studiert man? Man könnte sagen, Kunstgeschichte, das bringt aber nichts. Ich werde eher Wirtschaft, um später mal Geld zu verdienen. Also oder ich war auch auf einer Schule mit Schwerpunkt Wirtschaft im Abitur. Also insofern hat sich das so angeboten und habe es mir auch damals, als ich dann in der 10. Klasse auf die Schule, in der 11. bin ich da hingegangen, als ich darauf gegangen bin, so schon überlegt. Dass aber so könntest du da möglicherweise auch aus dem Haushalt kommen, wo man Hausmusik spielt und sagen, meine Berufung wäre die Kunst? Oder ich möchte Schauspieler werden. Ja, siehst du, meine Familie ist eine Künstlerfamilie und deswegen habe ich trotzdem nichts mit am... Deine Familie ist eine Künstlerfamilie? Also in meiner Familie sind extrem viele Leute, die sich mit der Kunst beschäftigen. Das heißt, Mutti nervt dich mit Töpferei und Papa macht abends immer seine Clownsvorstellungen. Nee, Vater und Schwester haben beide Kunst studiert und sind auch freischaffende Künstler. Ach so, echt? Opa war Kameramann und Fotograf. Ja. Onkel ist Musiker, also insofern... Also setzt denn sowas unter Stress dann? Nö, nicht unbedingt. Also ich interessiere mich für Kunst, insofern ist da auch irgendwie eine gemeinsame Linie da, aber unter Druck... Aber wie, ja, aber wie kommt denn dann die Entscheidung, also keine Kunst zu machen, wo man auch sagen könnte, eigentlich ist es vielleicht ein schön spät aufstehen, das machen, was dann irgendwie, was man total dufte findet, ich werde auch erfolgloser Maler. Ja, erfolglos nicht, aber sagen wir mal so, also vielleicht wirklich auch das Finanzielle und vielleicht auch so, damals, glaube ich, war so eine Überlegung auch, dass man nicht den gleichen Lebensweg gehen will und dass man eben was anderes machen will. Ja. Nicht irgendwie Papa und großer Schwester so folgen, sondern sein eigenes Ding machen und ich weiß nicht, also mich hat die Kunst immer interessiert, aber nie so sehr, dass ich es irgendwie beruflich machen möchte. Und ich denke auch, dass das so ein Ding ist, dass man ja sowas auch machen kann, wenn man auch einen anderen Beruf oder was anderes lernt. Also ich glaube, Kunst ist ja nicht was unbedingt, was man lange vorbereiten und studieren muss. Ich meine, man kann auch Kunst im privaten Sinne betreiben. Ja, so hobbymäßig jetzt oder irgendwie. Okay, aber sag mal, wenn man jetzt Volkswirtschaft studiert, dann plant man ja wahrscheinlich doch anders, als wenn man sagt, ja, ich will irgendwie Schauspieler werden oder irgendwie sowas. Wenn man Wirtschaft studiert, dann wird man später auch in der Wirtschaft arbeiten, vielleicht auch so mit so einer Vorstellung, entweder selbstständig zu sein, eine Firma aufzumachen oder in einer großen Firma zu arbeiten oder wie irgend sowas. Gibst du eine Planung bei dir? Ja, also doch langfristig gesehen würde ich schon sagen, also Selbstständigkeit auf jeden Fall, irgendwas Eigenes aufbauen, das denke ich auf jeden Fall, aber jetzt nicht so die Das heißt schon Planung. Quasi eine eigene Firma, in der man dann Leute beschäftigt und so und Julian genau, verdient. Genau, also wenn es gut läuft, dann auch andere Leute. Ne? Erstmal muss man sich ja selber beschäftigen und über Wasser halten und dann kann man ja auch andere beschäftigen, aber in längerer Planung auf jeden Fall. Also insofern eine Planung gibt es ja schon. Also das heißt, wenn du genau jetzt... Genau, was ich machen will, weiß ich nicht. Also, ja, aber wenn du jetzt so lebst oder so alles weitergeht, dann würdest du quasi immer die Augen schon halbwegs offen halten. Wo gäbe es vielleicht eine Möglichkeit oder eine Geschäftsidee, aus der man irgendwas machen könnte? Klar, also das mache ich prinzipiell durchgängig, würde ich sagen. Also da bin ich immer... habe ich immer offene Ohren und immer offene Augen und da kommen einem auch immer Gedanken, was dann nachher das ist, was ich auswähle. Ja. Das hängt natürlich dann von der Realisierbarkeit ab eigentlich. Und gibt es dann schon so mini-unternehmerische Wirtschaftserfahrungen, die du da gemacht hast? Ja, doch. Also Erfahrung schon, aber nicht unbedingt positive. Also was ich gelernt habe, ist, dass man nie Sachen machen darf, wo man sich auf andere verlassen muss, sondern dass man sich auf sich selbst verlassen muss. Also, ach, echt? Ja, also... Das ist meine Erfahrung. Also ich habe zweimal was versucht, mit Freunden aufzubauen. Und beide Male. Und das erzähl doch mal, das ist doch lehrreich. Also weil ich es jetzt gerade, also weil es auch so eine Gegenteil der Erfahrung ist, weil ich mein Traum ja eigentlich immer eher ist, mit Leuten zusammenzuarbeiten, irgendwas so zusammenzumachen. Das heißt natürlich, ja, das sich auf andere verlassen können. Das Problem ist ja, Volkswirte können ja eigentlich nichts, außer Sachen beurteilen. Also ja. Insofern, wenn man irgendwas Praktisches machen will, braucht man natürlich auch jemanden, der irgendwie natürlich irgendwelche technischen Fähigkeiten hat. In dem Sinne bin ich auch Volkswirt. Ich kann nichts weiter außer Sachen scheiße finden. Genau. Man kann sagen, ja, wir sind Volkswirte im Geiste praktisch. Brüder im Geiste, volkswirtschaftliche. Genau. Ja, aber was waren da deine Geschäftsidee mit denen? Nee, also einmal ging es um eine Modefirma, aber das ist total in die Hose gegangen. Weil da einfach auf den Freund, der Modedesigner war, weder verlassen war, noch irgendwie, ich weiß nicht, was mit dem war. Also daran ist auch die Freundschaft zugrunde gegangen, unabhängigerweise. Aber so ist das halt, wenn auch Geld und so eine Sachen, Verantwortung und Druck im Spiel ist, dann geht das natürlich relativ schnell. Also und das andere war halt, da hatten wir mal in einem Internetprojekt mit einem Freund gearbeitet und der ist dann aufgrund seines Studiums umgezogen und dann war die Sache natürlich auch tot. Also insofern weiß ich, dass man sehr viel Energie in solche Sachen stecken kann. Wenn es dann aber nicht klappt mit dem anderen oder der andere merkt, er hätte vielleicht mehr Profit davon, alleine das zu machen oder was anderes zu machen, dann steht man dumm da. Und deswegen muss man irgendwas machen, was man alleine auch machen könnte oder wo man sehr, sehr schnell jemanden Ersatz finden kann. Also sozusagen, weil ich glaube, ansonsten wird man immer auf den anderen angewiesen sein und auch vielleicht zu viele Kompromisse eingehen. Also das ist so meine Erfahrung. Eieiei, das Wirtschaftsleben, auch kein Zuckerschlecken, oder? Wäre schön, wenn es wäre. Aber ich finde auch die Idee, also mit Freunden irgendwie was zu machen, Leute, mit die man mag, mit denen zusammenarbeiten, aber ich sage aus eigener Erfahrung, ist nicht so ganz einfach. Also, einfach ist es nicht, aber wenn man Glück hat, ist es schöner als so Solo-Kämpfer, Partisan, Wegbeißer, Hardcore-Ökonom zu sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin echt ein Mensch, also der gerne mit Leuten zusammenarbeitet, aber es ist auch sehr schwierig, würde ich sagen. Lukas, ja. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, war nett mit dir zu reden. Ja, okay. Noch einen schönen Abend. Genau, dir auch. Tschüss. Bis bald mal. Ciao. Ciao. Rita war 18 und jung, Rita war 18 und schön, sie hatte nie einen Mann tief in die Augen gesehen. Dem ging der Max auf den Grund, der küsste sie auf den Mund. Rita hat glücklich gelacht und ganz verwundert gesagt, das ist ja prima, das ist ja prima. Wer hätte das gedacht, was das für Freude macht? Das ist ja prima. Das ist ja prima, wer hätte das gedacht, was das für Freude macht. Rita war 20, ja, ja, da war die Hochzeit auch da. Ach, gerade wieder klassischer Fall von falschem Song gespielt. Macht nichts, jetzt spielt der ist ja auch nicht schlecht, aber trotzdem sollten wir jetzt, finde ich, lieber noch den richtigen Song spielen. Frieda Hensch und die Zypris mit Für eine Fahrt ans Mittelmeer, weil der ist so ein ökonomisch grundierter Song. Den finde ich irgendwie dann jetzt nach dem Gespräch mit Lukas, Volkswirtschaftsstudium, finde ich dann irgendwie passender. Friedel Hensch und die Zypris mit Für eine Fahrt ans Mittelmeer. Haben jetzt, glaube ich, auch die goldenen Zitronen so ja gecovert. Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, geb ich meine letzten Mittel her, Mittel her, ja her. Und es zieht mich, weil ich ledig bin, ledig bin, ledig bin, immer wieder nach Venedig hin, ledig hin, ja hin. Wann geht mein mein Schiff vom Stapel. Ich muss dringend nach Neapel oder nach Syrakus, wo die Zitronen blühen. Und wenn's auch nicht am Meer liegt, auch Cardone wär nicht ohne. Kurz nach dem Süden hin, mein Schatz, da will ich ziehen. Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, geb ich meine letzten Mittel her, Mittel her, ja, her. Ich war am Ostseestrand, mir ist auch Bayern nicht ganz unbekannt. Ich hab sogar den Vater Rhein gesehen. Und überall da war es schön, wunderschön. Jedoch in meiner Brust, da brennt die alte deutsche Reiselust. Es lockt mich so wie die Germanen schon. Sie ahnen schon ein Land, Italien genannt. Ja, für eine Fahrt ans Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, geb ich meine letzten Mittel her, Mittel her, ja her. Und es zieht mich, weil ich ledig bin, ledig bin, ledig bin. Immer wieder nach Venedig hin, ledig hin, ja hin. Wann geht mein Schiff vom Stapel? Ich muss dringend nach Neapel oder nach Syrakus, wo die Zitronen blühen. Mittelmeer, Mittelmeer, Mittelmeer, geb ich meine letzten Mittel her, Mittel her, ja her. Ui! Der Kollege Kötter-Heinrich in dem im eigenen Medien, abgefuckten Vanity Fair, Medienzynismus, lacht er hier. Du machst ja Spielchen nebenbei und dann verpasst ihr deinen Einsatz, sowas. Wir fahren hier. Ja, wir fahren hier auf dem Karussell. Genau. Weil ich nämlich die Plattform sich hier drehen lässt. Das ist, ich finde, die Nachrichten kriegen eine andere Intensität, wenn du im Lauf im Gehen moderierst. Verstehst du, wenn du Mikrofon hinterherlaufen musst. Finde ich auch gut. Nächsten Sommer, wenn erstmal wieder die Grillen zirpen, die Flipflops flappen und die Sonne sonnt. Macht Fritz mal wieder was mit Bands und draußen. Fritz präsentiert im Sommer 07 Silbermond. Am 29.06. in der Zitadelle Spandau. Und aber auch die Beatsteaks. Am 7.7. in der Wuhlheide Berlin. Und ebenfalls in der Wuhlheide, aber mit 3E, Süd. Am 24. und 25.8. Mehr Infos, fritz.de. Süd, Silbermond und die Beatsteaks. Drei gute Gründe für den Sommer. Und solange es noch Karten gibt, gibt's Karten überall, wo es Karten gibt. Fritz. Und das hört man. 22:37 Uhr. Fritz, Info, Nachrichten. Heinrich. US-Außenministerin Rice ist zu einem Treffen des sogenannten Nahostquartetts am Abend in Berlin eingetroffen. Morgen will sie über das israelisch-palästinensische Spitzengespräch berichten, das unter ihrer Vermittlung allerdings ohne greifbares Ergebnis blieb. Zuvor trifft sie Bundeskanzlerin Merkel und UN-Generalsekretär Ban. Das Nahostquartett aus EU, den USA, Russland und den Vereinten Nationen hatte Anfang Februar nach vierjähriger Pause zum ersten Mal wieder getagt. Du kannst das Studio ja drehen und wenden, wie du willst. Ich lass mir nichts anmerken. Den Häftlingen im Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba bleibt der normale Rechtsweg auch weiter verschlossen. Ein Bundesgericht in Washington entschied dort in die Vertikale. Das ist ja wohl der Hammer nach oben. Also ein Bundesgericht in Washington entschied heute, dass ausländische Inhaftierte ihre Gefangenschaft vor ordentlichen Gerichten nicht anfechten können. Die Entscheidung gilt als wichtiger Sieg für die Antiterrorpolitik von US-Präsident Bush. EU-Justizkommissar Frattini hat eine massive Zunahme von Fremdenfeindlichkeit in Ländern der Europäischen Union beklagt. In vielen EU-Mitgliedstaaten seien im vergangenen Jahr Vorfälle von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit um 25-45% gestiegen. Frattini unterstützte deshalb heute in Berlin das Vorhaben von Justizministerin Tsipras, während der deutschen Ratspräsidentschaft einen schon lange angestrebten Rahmenbeschluss gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit umzusetzen. Der Iran ist nach den Worten seines Atomunterhändlers Larijani nicht dazu bereit, sein Atomprogramm als Vorbedingung für Verhandlungen zu stoppen. Nach einem zweistündigen Treffen mit dem Direktor der Internationalen Atomenergieorganisation El Baradei forderte Larijani weitere Verhandlungen. Das UN-Ultimatum, in dem Iran aufgefordert wird, sein Atomprogramm zu stoppen, läuft morgen ab. Und zum Schluss noch der Sport, und zwar die Champions League, und zwar Bayern München, und zwar das Achtelfinal-Hinspiel, und zwar bei Real Madrid, und zwar haben die Bayern 3-2 verloren. Was gibt's denn da zu heulen? Das ist ein super Top-Hinspielergebnis, Kuttner. Wetter. In der Nacht ziehen die standen 1-1. In der Nacht ziehen von Norden Wolken auf und die bringen etwas Regen oder Schnee mit. Und die Tiefstwerte liegen bei +2 bis -1 Grad. Morgen dann zweigeteiltes Wetter, wie seinerzeit unser deutsches Land. Im Norden Brandenburgs gibt es Nieselregen oder Schnee. Weiter südlich ist es bewölkt, aber trocken oder sonnig bei Temperaturen zwischen 3 und 10 Grad. Verkehr Fritz, keine aktuellen Störungen, die mir bekannt sind. Gute Fahrt. Nicht geteilt wie unser schönes Land, sondern wie Korea. Doch, wir waren geteilt, aber ja. Korea ist Norden, Süden. Ja. Wir waren Osten, Westen geteilt. Das Wetter ist Nord-Süd geteilt. Ost-West geteilt. Heute noch ist Korea Nord-Süd geteilt. Ja, soll ich jetzt sagen, wieder was gelernt oder was? Ein Wetter wie in Korea. Ja, es war geteilt, so, genau. Norden, Süden. Das wäre wesentlich besser gekommen. Das wäre präziser. Ja, und hätte auch noch einen kleinen geografische Fantasie unserer Zuhörer herausgefordert, mit dem Finger auf der Landkarte oder mit Google erstmal nach Korea zu kicken. Ja, schade, dass mir ist es nicht eingefallen. Gott sei Dank gibt es Leute wie dich, wie du, die das einfach wissen. Ich finde, was du sagst, finde ich ja ganz gut, aber ja. Der Unterton, der kotzt mich ein bisschen an. Ja, den kennen wir aber auch von dir. Ja, danke. Ja, bitte. Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn im Radio 103,1, dann Fritz in der Prignitz. Blue Moon. Das war Legendary Gerald Kötter-Heinrich, mein Man of the Year. Aber das interessiert ja wahrscheinlich wieder überhaupt ja keinen. Gerald Kötter-Heinrich. Ach, was ist der niedlich. Ach, was ist das ein Kuschelbärchen. Ach, sag mal, hast du jetzt Radio ausgemacht, dass du gar nicht mehr zuhören kannst oder hast du lauter immer? Geh rein, könnte eigentlich. Ich muss jetzt nur so dazwischen quatschen, dass hier diese eine Produktion des Hundes, dass das irgendwie Schluss ist, dass man sich jetzt konzentrieren kann, weil jetzt kommt echt ein ganz großer Song, ein Song, den ich eigentlich immer gerne total, aber jetzt werde ich es nicht machen, aus Achtung vor dem Künstler, total laut mitgröle, nicht so das, was man so normalerweise an Musik kennt, sondern Ernst Busch singt die Ballade von den Seeräubern, sind frühes Jugendpunkergedicht von Bertolt Brecht, von Brandweintoll, von Finsternissen, von unerhörten Güssen, vom Frost euch weißer. Ernst Busch, die Ballade von den Seeräubern. Kinder, jetzt macht das Radio laut und Headbangen. Ballade von den Seeräubern, von Brandweintoll und Finsternissen, von unerhörten Güssen nass, vom Frosteis weißer Nacht zerrissen, im Maskorb von Gesichten blass, von Sonnennackt, gebrannt und krank, die hatten sie im Winter lieb, aus Hunger, Fieber und Gestank, sang alles, was noch übrig blieb. O Himmel, strahlender Azur, enormer Wind, die Segel blähen, lasst Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um St. Marie die See. Kein Weizenfeld mit milden Winden, selbst keine Schenke mit Musik, kein Tanz mit Weibern und Absinthen, kein Kartenspiel hielt sie zurück. Sie hatten vor dem Knall das Zanken, vor Mitternacht die Weiber satt. Sie lieben nur verfaulte Planken. Ihr Schiff, das keine Heimat hat. O Himmel, strahlen wir dazu. Mit seinen Ratten, seinen Löchern, mit seiner Pest, mit Haut und Haar. Sie fluchten wüst darauf beim Bechern und liebten es, so wie es war. Sie knoten sich mit ihren Haaren im Sturm in seinem Mastwerk fest. Sie würden nur zum Himmel fahren, wenn man dort Schiffe fahren lässt. O Himmel, strahlen der Azur. Sie morden kalt und ohne Hassen, was ihnen in die Zähne springt. Sie würgen Gurgeln so gelassen, wie man ein Tau ins Mastwerk schlingt. Sie trinken Sprit bei Leichenwachen, nachts torkeln trunken sie in See. Und die, die übrig bleiben, lachen und winken mit der kleinen Zeh. O Himmel, strahlen der Azur. Sie leben schön wie noble Tiere im weichen Wind, im trunken Blau. Und oft besteigen sieben Stiere eine geraubte fremde Frau. Die hellen Sterne Nächte schaukeln sie mit Musik in süße Ruh. Und mit geblähten Segeln gaukeln sie unbekannten Meeren zu. O Himmel, strahlende Azur, enormer Wind, die Segel bläh, lasst Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um St. Marie die See. Doch eines Abends im Aprile, der keine Sterne für sie hat, hat sie das Meer in aller Stille auf einmal plötzlich selber satt. Der große Himmel, den sie lieben, füllt stillen Rauch die Sternensicht. Und die geliebten Winde schieben die Wolken in das milde Licht. O Himmel, strahlen der Azur. Sie fühlen noch, wie voller Barmen das Meer mit ihnen heute wacht. Dann nimmt der Wind sie in die Arme und tötet sie vor Mitternacht. Und ganz zuletzt in höchsten Masten war es, weil Sturm sogar laut schrie, als ob sie die zur Hölle rasten, noch einmal sangen, laut wie nie. O Himmel, strahlen der Azur, enormer Wind, die Segel bläh, lasst Wind und Himmel fahren, nur lasst uns um St. Marie die See. Vom Ernst Busch, Ballade von den Seeräubern. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Kinder, wir telefonieren gleich weiter. Nur ich habe gerade gesehen, dass praktisch der Zusammenschnitt fertig ist. Dann hören wir uns erstmal den Zusammenschnitt der letzten Sendung an, den David ja verdienstvollerweise immer herstellt, indem er die Sendung mitschneidet und dann daraus so eine Art Mini-Hörspiel macht. Das jetzt hier spielt quasi in Irland. Wollen wir uns mal hören, wie die Geschichte anhören, wie die Geschichte weitergeht. Und danach wird dann unter dieser Telefonnummer hier zum Thema Planung, Lebensplanung, kurzfristige Planungen, mittelfristige Planung, macht Sinn zu planen, was plant ihr, weiter telefoniert. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Hallo, mein Name ist David. Gerade erst kürzlich habe ich mich dazu entschieden, ins prosperierende Irland auszuwandern, um dem mir in Deutschland drohenden Prekariatsschicksal zu entgehen. Ich habe mir also sicherheitshalber gefälschte Papiere anfertigen lassen und befinde mich nun nach ein paar Unklarheiten zusammen mit Jürgen, der mich freundlicherweise begleitet, im Flugzeug von Paris nach Tallinn. In der Kabine werden zur Belustigung der Passagiere Fotos aus der Bordtoilette gezeigt und im Gespräch übers Gutdraufsein werde ich von Jürgen an meine Herzkrankheit erinnert. Klar, ich war dann auch beim Arzt ein paar Mal, aber es ist ewig her und seitdem, keine Ahnung. Kann also gut sein, dass mein Herz irgendwann einfach mal aussetzt. Ich einfach, zack, umkippe. Tot. Mann, jetzt hast du mich atmosphärisch total runtergezogen. guck mal da auf dem Bildschirm, der Typ. Ist das wie... Auf dem Klo! Wie geil ist das denn? Kann man sich nur so zum Löffel machen. Boah, Mann. Widerlich. Oh Gott, ist das abgrundtief zynisch und menschenverachtend, oder? Ja. Wenigstens war er so clever, sich hinzusetzen. Den soll mal jemand übertreffen. Ja. Das ist echt das erste Mal seit 4 Jahren, dass ich mich im Flugzeug so amüsiere. Was heißt denn das erste Mal seit 4 Jahren? Ja, weißt du nicht mehr? Vor 4 Jahren diese Flugzeugentführung auf dem Weg nach Istanbul. Ach so. Das war doch köstlich. Stimmt. Ich frage mich, ob sie die Bilder auch zeigen, wenn es Essen gibt. Weiß ich nicht. Ich meine, es lenkt doch die Leute total vom Essen ab. Mich wahrscheinlich auch. Und das ist dann natürlich für die Figur ganz gut, wa? Wenn es sich beim Essen stört. Ja, stimmt. Was machst du denn jetzt? Ich muss mal kurz pullern gehen. So, aber nimm die hintere Toilette, sonst wirst du doch fotografiert. Bin dann die Blöde. Ja. Sehr geehrte Fluggäste, wir servieren nun das Hauptmenü und erweitern gleichzeitig unser Unterhaltungsangebot, indem wir die Überwachungskamera der Bordtoilette mit Ton live auf die Bildschirme über Ihnen schalten. Ach du Scheiße. Wir wünschen Ihnen damit viel Vergnügen und einen guten Appetit. Komm, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Ganz langsam. Ganz ruhig. Jetzt setz dich erstmal hin, ja? Oh, Gottes Willen, der Arme. Ich muss ihn warnen. Ach, ist das schön. Oh Gott! Jürgen, ich bin's. Wer? Ich, David. David! Ich wollte dir nur sagen, dass man dich im ganzen Flugzeug auf dem Bildschirm sehen kann und auch hören. Oh. Ja. Na, wie sieht er aus? Naja. Total super, oder? Absolut sympathisch. Die Leute haben alle gelacht. Ja, und? Der Typ hinter uns hat gesagt, er will sich eine Kopie mitgeben lassen. Jetzt erwarten alle, dass ich das sage, oder? Ich würde mich an deiner Stelle beeilen. Scheiße, der Dampf in der Lampenschale schafft gedämpftes Licht im Saale. Was? Mach was du willst, ich geh wieder an meinen Platz, es gibt Essen. Tschüss. Okay, tschüss. Nimme Kittepa, nimme Kittepa. Sehr geehrte Fluggäste, aufgrund besonderer Windverhältnisse werden wir Tallinn deutlich früher als erwartet erreichen. Das Essen fällt deswegen leider aus. Sie können aber nach der Landung im Flughafengebäude einen Happen zu sich nehmen. Den Kapitän lädt sie dann ein. Bitte gehen Sie auf Ihre Plätze und schnallen Sie sich an. Vielen Dank. Das Ende des Beginnens. Diese Woche nächster Zeit. Bon. je dis que je dois aller voir des amis malades. Brigitte Fontaine? Mon Dieu, merci d'avoir inventé Marx. Vous n'étiez pas forcé. Wie gesagt, Brigitte Fontaine. Hier ist die Startzentrale. Wir haben verstanden. Alle Startvorbereitungen sind abgeschlossen. Die Starterlaubnis ist freigegeben. Achtung, Achtung, wir geben Startkommando. Bis zum Start noch 10 Sekunden. 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden, 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, 0. Genau. Hallo, wer ist denn da? Locke. Locke? Locke. Locke? Locke. Hallo, Locke. Hey, Kutti. Sani Kutti. Sag Yogi. Sani Yogi. Versuche irgendwie die Namen mit wohin, die hinten auf I enden, zu vermeiden. Okay, geht. Das ist Y. Locke! Ja? Bist du denn Planer? Ja, jetzt geht's ja um Planung. Was treibt dich denn jetzt im Innersten derart energisch an, dass du denkst, oh, Thema ist Planen, Planung, langfristige Planung, kurzfristige, da muss ich unbedingt anrufen. Du kannst mal planen, dass du wieder so einen tollen Wunschtag machst. Was für ein Wunschtag? Dass wir uns wünschen, was du hören willst. Wunschmusiken meinst du? Richtig. Ach so. Dass ihr euch Musiken wünscht, die ihr gerne spielen wollte. So sieht das aus. Stimmt, aber das ist aber schon ewig her, dass ich das mal gemacht habe, war? Oder ist das bestimmt? Deswegen. 3 Jahre her. Na, wenigstens. Ach so, meinst du, sollten wir wieder mal machen? Na, richtig. Na, sowas höre ich ja gerne, so eine Vorschläge. Deswegen mache ich ja sowas. Du machst es nur, um mir zu gefallen? Sag mal, was bist du denn für ein schäbiger Opportunist? Locke. Ja. Das ist aber auch nicht schön. Du bist ja praktisch ein Randschleimer. Kann dich in der Klasse wahrscheinlich überhaupt ja keiner leiden, oder? Kann es sein? Ach ja. Ach ja. Aber ein guter Vorschlag ist es. Du hast eigentlich recht. Ja. Der muss aber gut geplant sein. Da muss ich ja alle meine Lieblingsmusiken raussuchen. Und die dann immer noch. Ja, naja, Musik planen. Aber das ist ja meine Stärke nicht. Ich habe zum Beispiel immer mal geplant, eine Sendung über Vergesslichkeit zu machen. Das ist was gutet. Ja, das wäre eine Spitzensendung. Das Problem ist aber immer das, also total gut geplant, aber dann eigentlich immer vergessen. Das hat mich angekotzt. Da dachte ich, eigentlich ist es nur ganz gut, wenn gewissermaßen das Sendungsthema so stark ist, dass es sich selber erfüllt. Auch wenn es dann eben nicht zur Sendung kommt. Das ist natürlich ein bisschen traurig, aber ansonsten war ich eigentlich relativ stolz, darauf wieder mal erfolgreiche Scheiter zu sein. Schon wieder beide Beine ab, würde mein Freund Thomas Kapielski dazu sagen. So, Locke, aber du bist jetzt, also wolltest du jetzt nur das loswerden, dass ich wieder mal eine Wunschsendung machen soll, oder wolltest du auch jetzt zum Thema Planung reden? Planung ist doof, hast du keine ordentlichen Themen? Sag mal, spinnst du, das ist ein Spitzenthema. Also gerade, wo man jetzt, wo man denkt, oder auch die Frage, ob es gut ist zu planen oder nicht. Also zum Beispiel, sagen wir mal, der Osten ist ja quasi an der Planwirtschaft praktisch untergegangen. Von daher könnte man jetzt als historisches Vorbild sagen, nee, planen ist schlecht. Lieber das freie Spiel der Kräfte walten lassen. So sieht es aus, sagst du, aber gilt es eben auch für den Einzelnen? Oder sollte der nicht doch lieber ein bisschen planen? Wie alt bist du denn, Locke? Bin nur ein pubertierender 16-Jähriger. 16? 16. Sag mal, da kannst du doch ja nicht die Sendung gehört haben, wo die darin bestand, dass sich Leute Musiken wünschen dürfen, die ich gerne spielen wollte. Na, aber hallo. Echt? Ja, sieht das aus. Na, da warst du doch aber 12 oder 13 oder was? Nee, das war letztes Jahr schon. Letztes Jahr? Nein, das war doch lange her. Nein. Nein, ehrlich nicht? Nein, ich hab mir auch was gewünscht. Was hast du dir gewünscht? Den Ofen. Ach so, ne, das war deine richtige Wunschmusiksendung. Und dann habe ich den noch gespielt? Ja, den hast du gespielt, ausnahmsweise mal. Echt? Ja. Oh, manchmal bin ich echt, also da staune ich. Also begeistert von dir. Ja, also da wäre ich irgendwie, also weil ich ja eigentlich keine Wunschmusiksendung spiele, weil ich das ja im Grunde hasse. Weil ich ja jetzt nicht so ist, dass ich hier Kellner bin und dann sitzt draußen der Hörer, hat die Speisekarte vor sich und kreuzt an, was er gerne haben will. Ja, eine Liste, rauf und runter. Ja. Ja. War aber trotzdem halt gemacht, wa? Ja. Mann, was bin ich für ein Sympath. Das ist ja super. Feiner. Kannst du so sagen? Guten Morgen, lieber Ofen. Wir frieren zu sehr. Darum brenne, lieber Ofen. Dann frieren wir. Und das, wo jetzt der Steinkohlebergbau abgeschafft werden soll in Deutschland. Keine Kohle. Mann. Nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Backen nach Kohle im Tal hinterm Wald. So, Locke, aber Planung ist jetzt nicht deine Stärke, oder? Oder nicht direkt dein Thema? Ich plane ja nicht. Ja, dachte ich mir schon. Du klingst doch so ein bisschen. Also du klingst ja trotzdem, wenn jetzt wahrscheinlich hochgestapelt wäre, quasi verplant. Trotzdem du ja nicht verplant sein kann, weil du nicht planst. Das passt aber alles so. Ja, aber um verplant zu sein, müsste man ja eigentlich planen, oder? Nee, nicht. Naja, gut, locker, das wird jetzt glaube ich zu kompliziert, oder? Ich glaube auch. Damit sind jetzt pubertierende 16-Jährige quasi um Mitternacht total überfordert. Ja, Schlafenszeit. Ja, locker, dann lass uns doch ein ganz einfaches Thema nochmal finden. Locke, wie geht's denn so? Muss ja. Na super. Naja, muss ja. Ja, muss. Ja? Ja. Alter Schwede. Naja, da haben wir doch aber wieder ein substanzielles Gespräch hingekriegt, oder? Sieht es aus. Also sieht es aus. Na, dann überlege ich mir mal, ob ich nicht, oder dann würde ich mal planen, dass ich mal wieder eine Sendung mache, in der ich Musiken spiele, die ihr euch wünscht. Richtig. Okay? Ja. Locke, vielen Dank für deinen Anruf. Ja, Kutti. Und du kriegst gleich nicht knallt. Sag mal, hast du morgen Schule eigentlich wieder oder sind immer noch Ferien? Ich hab schon wieder Schule. Hast du wieder leider Schule? Ja. Super. Muss ich ja planen. Ja. Tschüss, Locke. Tschö. Hallo, wer ist denn da? Hey, hier ist Samson. Wer? Samson? Samson, genau. Moment, sag mal, ihr legt euch aber auch alle Spitznamen zu. Das ist nicht. Mein lieber Scholli. Das ist kein Spitzname. Nächster, mein Traumname wäre quasi Werner. Wie, du heißt doch nicht richtig Samson. Doch, aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum ich angerufen habe. Natürlich ist das der Grund. Nur weil du Samson heißt, hast du ja angerufen, um das quasi zum Besten zu geben. Aber du heißt doch nicht Samson. Doch, ganz ernsthaft. Bei dir steht doch nicht im Kinderausweis, wenn Mutti mit dir in die Türkei fährt, Samson vorne drinne. Doch. Echt? Ja. Wie denn das? Sind deine Eltern so, sind die, kommen die, wohnen die in der Sesamstraße? Naja, also der Grund ist eigentlich, dass Samson hebräisch ist. Ja. Und meine Eltern wohl die Übersetzung ganz süß fanden. Was heißt denn Übersetzung? Kleine Sonne. Echt? Ja. Heißt das nicht übersetzt Schnuffelmonster aus der Sesamstraße? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht naja, in einer anderen Sprache. Glaube. Okay, Samson. Kleine Sonne. Mhm. Samson, bist du denn jetzt ein Planer oder eher nicht? Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein Planer bin. Also ehrlich, wie alt bist du, Samson? 19. Was ist denn das Letzte, was du so relativ erfolgreich geplant hast? Wo du sagst, da stand der Plan und ein halbes Jahr später ist er quasi durch eifriges Bemühen meinerseits in Erfüllung gegangen. Na, also, was ich geplant habe in letzter Zeit? Ja. In der Schule muss man ja schon sehr viel planen. Ja? Also ich wieso denn? Ein Vortrag. Also wenn man naja, aber ach, da wird man doch verplant in der Schule. Da heißt es, du machst einen Vortrag und morgen fängt es um 8 Uhr an und übermorgen könnte er 2 Stunden später kommen. Der Freitag ist letzte Stunde Ausfall. Das ist jetzt nicht, was man selber planen würde. Sondern da ist man doch quasi nur die Kennziffer in einem anonymen Lottospiel eigentlich. Na gut, aber man muss ja planen, wann man sich darauf vorbereitet, wann man anfängt, den zu machen. Was? Damit man den dann pünktlich hat zu dem Zeitpunkt, wo man den halt. Ach, das begreifst du schon als Planung? Ja. Dass man quasi nach vorne stolpert, wenn man hinten in den Arsch treten wird. Ja, so ungefähr. Wäre dein Begriff von planvoller Vorwärtsbewegung. Ja, ich meine, was habe ich geplant? Also, ja. Ich mein, naja, du hast ja geplant, also frag mich nicht. Ja, also ich meine. Also frag ich dich ja eigentlich. Was hast du denn geplant? Es gibt ja so Langzeitplanungen und Kurzzeit, also zum Beispiel. Ja, und es gibt außerdem noch mittelfristige Planung, habe ich vorhin auch noch ins Spiel gebracht. Mittelfristige Planung? Ja, mittelfristige Planung. 5 Jahre. Langfristig 10 Jahre. Ach so, das ist. Kurzfristig bis zu einem Jahr. Na gut, also, naja, ich finde, kurzfristig ist mehr so ein Tag, also über den nächsten Tag. Ja, so. Ja, das ist atemlos, das ist quasi keine Planung, das passiert eben so. Naja, gut, aber hast du denn schon mal so richtig so Sachen geplant? Naja, zum Beispiel so mit Kumpels wegfahren, dann muss ja irgendjemand dann die Planung übernehmen. Und das machst du dann in dem Fall immer? Ab und zu mache ich das auch, ja. Wo fahrt er dann dahin? Dann setzt ihr euch mal, kauft euch schöne Fahrkarte für 2,10 und setzt euch in die S-Bahn und fahrt nach Oranienburg oder was? Ja, ja. Also ja, super. Spitze. Schon wieder mal mit den Kumpels weggefahren. Hat man am nächsten Morgen was zu erzählen auf dem Schulhof? Ja, so ungefähr. Also wo seid ihr denn nun hingefahren? Also zum Beispiel waren wir an der Ostsee so, polnische Ostsee. Hoi! Und haben uns da Häuser gemietet und so. Also und. Ach toll, da kenne ich ja auch junge Menschen, die das hin und wieder machen. Ja, und da ist schon ein ganzes Stück Planung. Also ich meine, letztendlich war diese Reise ziemlich verplant dann. Ist klar, weil du geplant hast? Naja, aber das war auch schwierig, da sofort zu planen. Also es war echt ein bisschen, also wir sind am Bahnhof angekommen, in Stettin oder so. Ja. Und dann wollten wir mit dem Bus fahren. Ja. Und wir dachten, da gibt es einen öffentlichen Bus, da steht dann drauf Probirovo oder so, wo wir dahin wollten. Ja. Und letztendlich waren es aber dann so Privatleute, wo wir dann unsere Koffer reingeschmissen haben und die haben uns dann dahin gefahren. Und ja, ist doch aber auch super, da musste man sich nach dem Fahrplan richten und warten, bis ein Bus kommt, sondern die waren ja schon da, oder? Ja, aber wir mussten denen zum Beispiel erklären, wie die da hinkommen. Die wussten, ja, die kannten das gar nicht. Also das ach so. War, und dann gab es natürlich auch Schwierigkeiten mit der Verständigung wegen der Sprache und so. Und also es war schon alles ziemlich kompliziert, aber letztendlich hat es dann geklappt und du kannst dir zumindest als einen Erfolg deines planerischen Könnens endlich machen, ja. Verbuchen. Ja. Ja, super. Aber ansonsten, wie alt bist du? 19? 19, ja. Und du hast jetzt noch nicht so ungefähr geplant, was sagen wir mal in den nächsten 10 Jahren passieren sollte, müsste, was du so schaffen, erreichen, machen willst? Naja, also das fällt mir eigentlich ziemlich schwer, weil ich weiß ja nicht, also ich habe eigentlich erstmal nur fürs nächste Jahr geplant. Bist du jetzt mit der Schule schon fertig? Nee, mach ich jetzt gerade fertig. Das heißt, du machst jetzt irgendwie Abi? Genau, jetzt gerade. Ja, dann ist Abi zu Ende. Genau. Dann fängt ja wirklich was an, wo man dann langsam selber mal planen muss, ja, oder? Also dann schließt sich ja eigentlich der Zivildienst an. Also bei mir ist das so. Ach so, auch noch Glück, hat man noch Glück? Also da wird man ja jetzt gewissermaßen auch geplant. Ja, Schule? Genau. Also das ist immer noch nicht so das Problematische. Ja. Jo, Zivildienst, okay. Und dann wird man ja irgendwie in die Freiheit entlassen und muss man möglicherweise selber planen. Ja, also ich überlege halt. Also ich wollte ursprünglich einen Zivildienst im Ausland machen. Ja. In Amerika oder so. Irak, schön, Irak oder Afghanistan? Ja. Nee, ja, gut. Also, ja, also ich bin da echt offen und ich dachte irgendwie, ich würde gerne irgendwo in ein Entwicklungsland gehen, um zum einen die Sprache zu lernen, aber halt auch, weil ich da so mehr das Gefühl hatte, dass ich da wirklich was bringe und nicht anderen Leuten den Arbeitsplatz wegnehme. Und habe mich aber dagegen entschieden, weil ich mit so ein paar Kumpels so Musik mache. Und jetzt haben wir geplant, dass die sind eine Klasse unter mir, weil die in Amerika waren. Ja. Und jetzt machen wir erstmal Musik ein Jahr, also während der nach dem Zivildienst, nee, oder während, ach so. Genau, also da werden wir uns ein bisschen auf die Band konzentrieren. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es läuft so. Und dann, ja, je nachdem, wie gut oder wie schlecht es halt lief, entscheide ich mich dann, was danach. Ob du ob du Rockstar wirst oder ob du doch lieber auch Zahnarzthelfer wirst? Ich überlege mir eine Alternative, also ein gesichertes Standbein sozusagen. Zum Rockstar eine Alternative. Genau, und habe überlegt, wenn ich nicht Rockstar werden kann, dann werde ich freischaffender Künstler. Dann geht gleich in die Drogenklinik. Ja, ohne Spitzenidee, freischaffender Künstler. Ja, ich meine, man muss doch nicht diesen Umweg über gewissermaßen Robbie Williams machen. Man kann ja irgendwie gleich in die Klapper, oder? Naja. Also ich bin eigentlich nicht so der Typ, würde ich sagen. Gut. Nee, echt nicht? Nee. Ja, wenn du Rockstar willst, dann musst du dich schon langsam mal an Drogen werden willst, musst du dich langsam mal an Drogenmissbrauch gewöhnen. Aber wenn du jetzt auf so ungeübte Zivildienstler triffst, dann ist das ja sofort tödlich. Verstehst du, das magische Alter ist ja, man muss ja wenigstens 27 werden. Und dann so Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison mäßig. Ja, das schaffen wir schon. Und dann kann man sterben. Aber ich meine, schaffen wir schon. Ich habe auch noch... Denkst du, wie viele tote Zivildienstleistende unter den Drogenopfern der Tipp, die keine 27 geworden sind? Da habe ich nicht so, keine Ahnung. Na, da passt bloß auf. Aber ich meine, es gibt ja noch die anderen Leute in meiner Band, die können es ja für mich übernehmen. Meinst du, reicht, wenn in einer Band stirbt, ja, klar, quasi? Ja, muss der Skandal sein. Hast du eigentlich recht, müssen die alle gleichzeitig. Ja, muss ja nicht immer der Frontmann sein. Genau, super! Ja. Locke, ich danke dir. Warst du Locke? Nee, du warst ja nicht Locke. Ich war Samson. Du warst ja Samson, genau. Ja, ja. Mensch, mal, jetzt komme ich hier schon völlig durcheinander. Was bin ich heute wieder verplant? Ja. Samson, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, gern geschehen. Tschüss! Sag mal, cool, noch ganz kurz. Ja. Kannst du uns nicht mal ein bisschen helfen jetzt mit unserer Musik? Wie denn? Na, zum Beispiel mal was spielen oder so. Ich schick dir da einfach was. Naja, schick mal was, die können mir das an. Wenn es grober Dreck ist, spiele ich es nicht. Okay, fantastisch. Aber wenn ich es nicht spiele, heißt es nur nicht, dass es grober Dreck ist. Ich schreibe dann drunter von Samson, dann weißt du Bescheid. Okay. Okay, nein. Tschüss, Samson. Okay, ciao. Wie heißt ihr denn? Wie heißt denn eure Band? Oh, das ist echt ein Problem. Also, Samson und Krümelmonster. das wäre eigentlich gar nicht so unlustig. Ja. Aber jetzt gerade heißen wir Fake Mastisch. Wie? Fake Mastisch? Was soll das bedeuten? Das heißt falscher Schnurrbart. Ach so! Ja, also war so eine Idee. Ja. Und dadurch, dass die Leute, also dass der Parachute ist auch ein schönes Wort, wa? So Regenschirm. Ja. Heißt nicht Umbrella oder so? Ach so, ja stimmt, Parachute ist Fallschirm, genau. Ah, okay. Ja, aber Schirm ist Schirm, jetzt hör doch mal auf, jetzt sei doch mal nicht so pingelig. Ja, aber wir haben halt echt ein Problem mit unserem Namen. Also dann haben wir uns überlegt, aus Fake Mastisch, also das können die Leute halt nicht, das verstehen die Leute nicht. Stimmt. Man Fake Mastisch in sich scheiße, spricht sich scheiße. Ja, genau, und also ich habe mir eine Eselsbrücke überlegt. Ja. Und zwar, wenn man, also Fake kennen die meisten ja, und dann, wenn man Mast und Tisch, also der Mast vom Segelschiff, ja, und der Tisch, an dem man treibt oder isst, wenn man das zusammen ganz schnell hintereinander sagt, hat man auch Masttisch. Aber es, ja, ist natürlich doof, wenn man jedes Mal, wenn man seinen Namen sagt, dann diese Eselsbrücke damit. Vielleicht sollte man eher clever sein und sagen wir mal so eine gesicherte Marke als Name nehmen. Ihr könntet euch zum Beispiel Nivea nennen. Kennt quasi jeder. Verstehst du, da seid ihr von 0 auf 100, seid ihr quasi weltbekannt. Genau, und danach nehmen wir uns dann. Und danach Coca-Cola. Danach nehmen wir uns dann Band ohne Namen. Ja. Und dann, Die Guantanamo-Singers. Das ist auch irgendwie gleich so ein bisschen kritisch, wo man denkt, ah, das sind nachdenkliche junge Menschen. Irgendwie so. Verstehst du? Guantanamo-Singers. Also, aber ich meine, Guantanamo ist natürlich, das ist jetzt momentan eher negativ besetzt. Ja, also, aber ich meine, das ist ja dann auch irgendwie in 10 Jahren, fragen sich alle, hey, Guantanamo, wo ist denn Guantanamo? Ja, aber die Bands, die heißen Rammstein und die gibt andere, die heißen Anthrax und so. Also. Ja, gut, stimmt. Insofern. Ja, wer weiß da noch, was in Rammstein war? Weißt du, was da war? Die Band kennst du, oder? Da hatten auch die Amerikaner einen Stützpunkt, oder? Ja, vor allen Dingen hatten die da bei einer Flugshow einen schweren Flugzeugabsturz. Ah, das auch noch. Der übrigens bildmäßig ganz schön dokumentiert wurde. Schreckliche Bilder. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja gut, dann bis dann. Tschüss, Samson. Tschüss. Hallo, wer bist denn du? Der Theo. Hallo. Theo, wir fahren nach Lodz. Muss man doch da sofort sagen, oder? Ich weiß, es ist einer wieder extrem billiger Witz, aber immerhin. Oder? Ja. Besser als eine völlig unwitze Sendung. Das ist ja nicht so ganz falsch. Also ich fahre ja bald nach Warschau. Echt? Also ich plane ja. Theo, bist du denn tendenziell eher polnisch? Ist dir eine gewisse Polizität eigen? Nee. Ich bin ja politisch aktiv hier. Nee, ich meine Polizität, meine ich polnisch sein. Das war der Versuch einer Fremdwortbildung, die sich aufs polnisch sein bezieht. Nee. Bist du nicht? Politisch bist du aktiv. Genau, und deswegen plane ich auch ganz viel. Also, ja, ich bin bei Jusos aktiv. Und die Grundfrage ist ja heutzutage bei jungen Menschen immer eher FA oder Antifa, oder? Aber da bist du ja tendenziell eher Antifa, wenn ich mal. Ja, Antifa auf jeden Fall. Ja, ich meine, Antifa würde ja keinen Sinn machen, wenn es nicht auch FA gäbe. Insofern ist es ja auch wichtig, dass welche FA sind, oder? Nee, braucht man eigentlich nicht mehr. Nee? Naja, aus formellen Gründen wenigstens, weil sonst hätte da die Antifa natürlich auch keine Existenzberichtung. Ja gut, dann können sie wenigstens leicht. Verstehst du, das ist wie Feminist in der Welt ohne Männer. Macht's ja auch keinen Sinn. Verstehst du? Ja, ja. Und Sozialdemokrat ist ja auch wichtig, dass es dafür eben unsoziale Nichtdemokraten gibt. Gegen die man sich, auf die man sich beziehen kann. Verstehst du? Ja, die man bekämpfen kann, ja. Ja. Okay. Okay. Gut, ja, nee, aber jetzt, okay. Okay, das war jetzt aus der Kategorie, wir fahren nach Lodz. Okay, Theo? Ja? So, ja, du bist ja, planst du denn? Aber als politisch aktiver Mensch musst du doch planen, oder? Eben, also ich plane zum Beispiel, also ich habe irgendwie, also bis zum Juni ist irgendwie fast jedes Wochenende verplant. Echt? Ja, ist irgendwie mal ein Tag frei oder so, aber... Komplettes Wochenende habe ich. Oh, da bist du schon volle Pulle, Vollblutpolitiker. Als wie alt bist du denn, Theo? Ich bin 18. 18? Und ein Terminkalender wie Münteferien quasi? Ah, nee, das wäre noch schlimmer. Natürlich ist noch schlimmer, aber der ist ja auch nicht mehr 18. Ja. Und you ist er auch nicht mehr. So ist er gerade noch so, oder? Ja. Du bist ja you so. Genau. Ja, aber you so ist Münteferien ja nicht. Der ist ja wenn dann so. Auch nicht so? Nee. Oh, Münteferien, ist das jetzt echt irgendwie die Hassfigur für der Feind für Jusos? Na, anscheinend nicht, aber... Aber schon schwierig. Sozial wirklich ist er jetzt auch nicht. Rente mit 67 gefällt mir ja nicht. Dir aber auch nicht, wa? Mir auch nicht. Siehst du, genau. Da bin ich auch Juso. Siehst du? Hätte ich nicht gedacht, dass ich nochmal Juso werde. Aber kick mal jeder an. Reden Sie mit 67? Nein, danke, Herr Müntefering, sag ich da. Theo! Wie ist denn dein ganzes Wochenende bis Juni verplant? Na, da habe ich mal da eine Regionalkonferenz, dann dort ein Seminar, dann fahre ich mal nach Warschau, dann ist... Warschau klingt ja gut, aber Regionalkonferenz klingt ja scheiße, oder? Ja, es muss man möchte meine Regionalkonferenz haben? Denn lieber Gürtelrose. Oh, nee. Naja, gut, dann vielleicht doch lieber Regionalkonferenz, aber gibt schon Sachen, die man lieber hätte als Regionalkonferenz, nehme ich mal an. Ja, dann sind halt so Sachen, die müssen halt sein. Die aber ist dann, kann man sich dann Regionalkonferenz, okay, denkt man den ganzen Tag Politik mitschreiben, quatschen. Ist abends aber wenigstens ein bisschen Party und so Hacke trinken angesagt? Na, Regionalkonferenz ist ja so. Ach, das ist so ja praktisch zu Hause, da geht man dann nach Hause, wa? Oder wie was? Nee. Ja, da fährt man halt in eine nahegelegene Stadt und dann ist das halt so. Aber dann fährt man abends aber wieder nach Hause. Ja, genau. Das heißt also nichts mit Party und... Nee, da nicht, aber so die Seminare, wenn man da mal am Wochenende ist. Okay, keine große Party, also ich habe da schon ein bisschen Verantwortung, wenn ich so viel mache, aber man sitzt halt zusammen, also es ist wirklich lustig. Also sind halt auch Leute aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, also... Von wo rufst du an? Neubrandenburg. Ah ja, ach, geh da an, Neubrandenburg, schön. Ja. Genau. Alles verplant. Das ist jetzt aber so, also, ist ja so halb freiwillige Planung, oder? Wenn man sich da so ins Politik-Business begibt. Gibt's denn aber für dich, wenn du jetzt so politisch aktiv bist, denn so, also so wie Schröder, ich will hier rein ins Bundeskanzleramt, so eine längerfristige Planung? Nee, bloß nicht. Nee. Überhaupt nicht? Nee. Ja, also wenn man Juso ist, will man da nicht auch nochmal alt so werden? Oder vielleicht Landesvorsitzender oder Fraktions... Oder wenigstens im Innenausschuss oder irgend sowas? Nee, das muss jetzt nicht sein, nee. Nee? Nee, ach, das ist ein bisschen blöd. Also, ja, in der SPD geht's halt meistens von links unten nach rechts oben und das möchte ich nicht, also. Ah ja, dann bleibst du lieber links unten, meinst du? Ja, genau. Ah, kick ihn an. Ja, na dann, deine Worte in... Gottes Ohr ist jetzt bei Sozialdemokraten. August Bebels Ohr, würde ich mal sagen, oder? Oder Willy Brandts Ohr oder irgendwas. Okay? Ja, weiß ich. Theo, ich danke dir für deinen Anruf. Jo. Okay? Tschüss. Tschüss. Ja, aber jetzt war er ein bisschen erstaunt. Ja, wir sind hier nicht hier in der, wir sind hier bei Fritz und nicht auf einer Regionalkonferenz, mein lieber Freund. Was wollte ich sagen? Ach so. Jetzt erstmal wieder mal eine schicke Musik. Ist das die richtige? Ist die richtige, alle, die keine Musik hören oder die jetzt irgendwie denken, ah, ich habe aber ganz wichtige Sachen zu sagen, können Sie sich an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden? Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. Und ansonsten jetzt hier Rose Camp, eine Platte, die ich quasi heute gekauft habe, die so ein bisschen an so eine Mischung aus Folk-Singerei und PJ Harvey erinnert. Rose Camp, A Handful of Hurricanes heißt die CD und der Song ja heißt The Violence, Rose Camp. Und danach telefonieren wir dann weiter. Intimacy. So, hier geht's weiter. Rose Camp wartet mit Violence. Wir telefonieren weiter zum Thema Planung. Gleich kommt dann auch, glaube ich, der halbautomatische Anruf. Na, den werden wir irgendwie nach Nachrichten hören. Wer den halbautomatischen Anrufbeantworter für das nächste Mal noch ein bisschen voll quatschen will, kann er hier anrufen. Halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 zu Potsdam. 70 97 330. Soll ich nochmal erklären? Also da ruft man an und dann kann man sich aber nicht unterhalten, sondern kann man einfach nur das sagen, was man so will, wo man denkt, das wäre doch ein wichtiger Beitrag zur Sendung, der muss nicht abgefragt werden, sondern da hätte ich dieses Statement, dieses Gedicht, diese Überlegung, diesen wunderbaren Spruch, das sollte mal gesagt werden. Zum Beispiel Sendung loben kann man da echt wunderbar, dazu müsste man sich dann aber hier genau diese Telefonnummer notieren. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam, 70 97 330. Hallo, hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin Basti. Basti? Ja. Tag Basti. Wie sieht's aus mit der... Ja, muss ja. Und selber? Ja, ne, ja, kann ich klagen. Ah, Basti, kann ich klagen? Ja, jetzt geht er doch. Basti? Ja. Bist du denn eher Planer? Ja, naja, ich bin der vollkommene Planer. So. Jetzt ehrlich? Ja, naja, ich mache jetzt gerade meine Lehre und naja, bin mehr oder weniger im Übersprung so. Wie, was heißt denn am Übersprung? Naja, also die Lehre praktisch abzuschließen so. Ah ja, naja gut, aber Lehre abschließen kann man ja quasi auch unfreiwillig machen, das muss ja jetzt nicht unbedingt so geplant gewesen sein. Ja doch, das war schon alles geplant. Hast du schon geplant? Wie sähe denn deine weitere Lebensplanung quasi aus? Naja, auf jeden Fall erstmal das schaffen, wa? Die Lehre abschließen? Ja. Naja, so. Das schaffst du ja. Davon nehmen wir jetzt mal aus, oder? Ja, naja. Also da möchte ich jetzt aber nichts anderes hören. Ja, naja. Es ist schon ziemlich schwierig so, aber es läuft halt schon. Ja, und was lernst du? Ich bin Fliesenleger. Fliesenleger? Ja. Und dann hast du geplant, eigentlich nach der Lehre schön mal ein paar Fliesen zu legen? Naja. Stehen ja überall welche rum, die müssen sich mal hinlegen. So, also, alle Fliesen hören jetzt mal auf mein Kommando. Ja, genau so. Oder genau so hinlegen. Da es halt super betrieblich ist, so ist halt auch die Chance klein, dass ich übernommen werde. So. Und von daher muss man halt gucken, ne? Ja. Also deine Planung wäre jetzt, Lehre zu Ende bringen, dann als Fliesenleger anzufangen und dann? Ja, naja, und dann... Kann ja jetzt nicht nur Berufsplanung sein, deine Planung, oder? Ja, naja, also da bin ich noch ziemlich planlos. So. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt für Jahre vorausplant. So. Also ich will es halt erstmal abschließen so für mich so und dann werde ich halt gucken, ob ich halt Erfolg habe auf dem Arbeitsmarkt, wenn es halt nicht klappt mit der Übernahme so. Und ja, mal gucken, ich weiß nicht. So. Ja, oder aber sagen wir mal so privat oder mit Wohnung, was gibt's da also so Sachen, was kann man denn da noch alles so planen? Auto, Urlaube, Kinder, so Geschichten? Ja, also natürlich, Kinder sind auch geplant, aber damit lasse ich mir auch noch ein bisschen Zeit zu. Also ich bin ja in einer erfolgreichen Beziehung so, also brauche ich mir jetzt... Wie lange? Schon 3 Jahre jetzt. Und da wäre deine Planung jetzt auch, dass es richtig lange dauert? Ja, na klar, also es ist auch alles ziemlich glücklich und so und dies und das, also es ist alles... Und wo wohnt ihr? Wir wohnen in Berlin. Ah ja. Ja. Und würdet auch wohnen bleiben? Ja, muss nicht unbedingt sein, so, also wenn ich jetzt ein bisschen Geld habe oder so, würde ich auch jetzt ins Ausland gehen, so, aber ist halt noch keine Planung da, so. Was heißt denn, aber heutzutage gehen doch immer Leute ins Ausland, um da Geld zu verdienen, nicht weil sie Geld haben, sondern weil sie kein Geld haben, oder? Ja. Also gerade in diesen Baubereichen, sind die nicht alle so in Holland oder weiß ich wo? Oder Schweiz oder weiß ich was? Ja, naja, da nicht so, aber ist halt schlecht. Dänemark? Ich weiß es jetzt nicht, ja. Aber mit 0, nichts dahin zu gehen, ist auch scheiße. So, man braucht schon ein bisschen Geld. So. Ja, aber wenn man einen Job hat, dann hätte man noch, also dann würde man noch jetzt gewissermaßen Geld haben, um da leben zu können. Ja, aber man muss halt auch Fuß fassen da so. Ist halt die Angst eines jeden, wenn man jetzt in Ausland fährt, so, dass man halt alleine ist auf sich gestellt. Warum würdest du denn, wenn du sagst, wenn du ein bisschen Geld hättest, ins Ausland gehen, warum würdest du denn in welches Ausland gehen wollen? Italien wäre nicht schlecht, weil meine Freundin aus Italien kommt so und. Ach so. Aber, naja, wie gesagt, ein bisschen Geld wäre nicht schlecht. So. Um dann nach Italien zu gehen und da vielleicht eine kleine Fliesenlegerfirma aufzumachen oder so? Ja, genau. Ja. Ah ja, Asi, verstehe. Und was ich dich mal fragen wollte, wie ist denn eigentlich deine Planung so? Ich habe ja keine Planung, aber immer noch, also noch nie gehabt. Mir ist immer alles passiert. Ich bin jetzt jemand, der eher geplant wird. Ja, ja. Oder also alles komplett planlos. Immer aus Versehen. Aus Versehen habe ich dann auf immer Radio gemacht. Also lebst praktisch in den Tag hinein. So. Ja, aber jetzt auch nicht besonders stolz oder also als bewusste Entscheidung, sondern ist eben so. Ja. Also ist jetzt auch noch nie so gewesen, dass ich nichts zu tun gehabt hätte, sondern hab schon immer irgendwas zu tun, aber also nie so richtig, dass ich es jetzt irgendwie geplant hätte. Du sagst halt, nächstes Jahr muss ich das machen und dann muss ich das machen und dann muss ich das machen und dann will ich das machen, sondern dann auf immer Bomben wart so. Wie ist denn das eigentlich bei dir so? Machst du nur die Sendung so oder machst du auch was? Nö, immer, immer noch so Theaterkram und Videoschnipsel und an der Volksbühne und noch woanders und dann wieder in Duisburg oder in München oder irgendwie so. Also hab schon immer gut zu tun. Ja, das hört sich doch gut an. Also das hört sich doch gut an, oder? Ja. Genau. Ja. Ja. Basti, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, alles kein Problem, war. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. So. Okay, super, dir auch. Alles klar, tschüss. Tschüss. So, machen wir jetzt noch eine Musik und dann jetzt hier weiter mit einem Fritz-Info und dann haben wir noch eine halbe Stunde, dann müssen wir uns irgendwie ein bisschen ranhalten, wer sich ranhalten will oder nicht ranhalten will. Jetzt kann man sich erstmal an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn der halbautomatische Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 70 97 330.

Also jetzt an die Fragen, wer das war. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Oh, Kinder, jetzt müssen wir uns aber beeilen hier unter dieser Telefonnummer. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Keine 20 Minuten mehr. Und aber noch telefonieren und den halbautomatischen Anrufbeantworter erledigen. Hallo, wer seid denn ihr? Ja, hier ist Laura. Und? Was, wie geht's dir? Da müsste noch jemand sein. Nein. Laura? Ja. Halb, ganz leise. Und sag mal ja. Ja. Nochmal. Ja. Super, okay, dann schmeißen wir den anderen raus. Hallo, Laura? Oh, jetzt ist er weg. Wer ist denn da? Falschen rausgeschmissen. Der sagt nichts. Hallo, wer bist denn du? Oh, Laura, wo bist denn du? Hallo, Laura? Ja, du hast mich rausgeschmissen. Ja, aus Versehen. Mann. Mann, ja, jetzt bist du aber wieder da, Laura. Ja. So, Planung ist das Thema. Ich hab geplant, dich anzurufen und du schmeißt mich raus. Ja, aber du bist ja jetzt wieder drin, ey. Ja, siehst du. Mann, jetzt zick doch mal nicht so rum hier. Laura. Ja. Planst du denn immer schön ordentlich? Ja, ich plane immer, aber dann sind die Pläne meistens anders, wie sie laufen sollen. Also, na, was hast du denn zum Beispiel wirklich mal geplant, wo es dann ganz anders kam? Aber jetzt sag nicht, dass du geplant hast, mit jemandem wegzugehen und dann ist der nicht gekommen oder so, sondern richtig planen. Ja, ich habe zum Beispiel geplant, mir eine Ausbildung zu suchen und habe immer noch keine. Aber gesucht hast du? Ja, aber die wollen es alle nicht. Warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich zu alt oder so. Vielleicht nörst du auch immer so sehr rum beim Bewerbungsgespräch. Wie alt bist du denn? Ich bin 24. Ach so, und was wolltest du denn werden? Ich habe mich zum Beispiel beworben als Cutterin, also Assistent-Cutterin. Ja, so filmmäßig, zack, zack, zack, oder Haare. Nein, Film schneiden, ja, naja, gibt da verschiedene. Man kann Wurst schneiden, Haare und Filme. Film. Naja, okay. Warum haben sie dich nicht genommen? Warum nicht? Was muss man da können? Wie bewirbt man sich denn da? Warum sagt man denn, ich will Cutterin werden? Ich könnte das vielleicht. Ja. Woran merkt man das? Woran man es merkt? Keine Ahnung. Woran merkt man es selber und woran sollen die anderen merken, dass man es könnte? Naja, also ich selber habe es gemerkt, weil ich sowas machen wollte. Ganz einfach. Ich wollte nicht einfach, keine Ahnung, oder Verkäufer oder sowas machen. Mhm. Ja, aber... Keine Ahnung. Aber hast du denn Ahnung davon? Ich? Ja. Naja, ich denke schon. Wieso? Wie kommst du dazu? Wie kommst du da drauf, dass du Ahnung davon haben könntest? Naja, weil, was soll man denn besonders können beim Cutterin? Ach so, du meinst, man muss ja keine Ahnung haben, von daher hast du Ahnung, weil du keine Ahnung hast. Nein, aber ich habe mich doch darüber informiert, also muss ich doch ein bisschen Ahnung davon haben. Worüber hast du dich informiert? Na, über den Cutterberuf. Ach so, und was hast du da rausgekriegt? Also, das ist jetzt... Ja! Nein, es dauert so lange, bitte. Das stimmt ja nicht. Der fällt überhaupt da nicht ein. Wieso fällt mir nichts ein? Soll ich jetzt wirklich aufziehen? Also, ja? Okay, also jetzt muss ich schon mal überlegen. Also, Kato. Siehste? Nein, Mann. Beim Bewerbungsgespräch lief das alles viel besser, aber jetzt machst du mich... Naja, offensichtlich lief es nicht so gut, dass sie dich genommen hätten, oder? Nein, aber du machst mich gerade nervös, deswegen fällt mir nicht alles sofort ein. Ah ja. Ja. Okay. Naja, gut, dann lass es sein. Also das ist also nichts geworden. Und wie ging es dann weiter? Ja, und jetzt muss ich mich für andere Sachen bewerben. Jetzt hast du dich einmal beworben? Nein, ich habe mich ja auch noch woanders beworben. Hast du dich zweimal beworben? Aber eigentlich, was ich geplant hatte, was ich dich fragen wollte, wie hast denn du das gemacht, dass du jetzt Moderator bist bei Fritz? Ich hab's nicht geplant. Ich habe mich nicht beworben, ich habe kein Bewerbungsgespräch gehabt. Wie hast du es dann gemacht? Alles ist einfach passiert. Ja, wie ist es denn einfach passiert? Kann doch nicht einfach so passiert sein. Doch. Doch. Ist einfach passiert. Ach, ich habe vorher immer anderen Quatsch gemacht und auf einmal war ich im Radio. Ja, okay, dann... Ja, einfach Quatsch machen ist wichtig. Vorbei im Sachen, machen. Und dann bin ich deine Co-Moderatorin, oder wie? Nee, so funktioniert's nicht. Ich war ja auch kein Co-Moderator. Nee, ich habe ja ganz andere Sachen gemacht. Die hatten mit dem Radio überhaupt gar nichts zu tun. Und dann war's auf einmal Radio. Ja, ich dachte, vielleicht gibst du mir ein paar... Ja, aber vielleicht machst du selber mal einen Film, wenn du Cutterin werden willst. Ja, kann ja sein, aber... Nee, aber vielleicht machst du selber mal einen Film. Machen. Ja, was machst du denn, was schlägst du mir denn vor? Na, gar nichts, musst du dir ausdenken. Du willst es doch machen. Ich will es ja nicht machen. Mir ist der Film zu anstrengend. Ja, ich dachte, ein paar Tipps und so. Vielleicht hilfst du mir ein bisschen, weil du da ein bisschen mehr Erfahrung hast. Nee, habe ich mit Filmen überhaupt ja keine Erfahrung. Nein, aber so im Berufsleben und... Womit? Im Berufsleben und sowas. Habe ich eigentlich auch keine Erfahrung. Ich fahre ja immer her, mache Sendungen und dann ist gut. Aber das ist nichts, dass man, wo man Erfahrung sammeln würde. Naja. Mensch! Ja. Ich bin schon so verzweifelt, dass ich dich anrufe und alles und du wirst mir auch keine... du klingst echt so verzweifelt, wie wenn du aus Verzweiflung angerufen hättest. Doch, wirklich. Mach einen Film, wenn du Katharin bist oder sein willst oder werden willst. Also bitte. Brauch dir eine Videokamera und dann kannst du gleich anfangen. Na, so funktioniert's. Meinst du, ja? Ja, genau so. Hm. Anders funktioniert es vielleicht auch, aber so funktioniert es auch. Hm. Ja, wenn Ja, ich meine. Die sagen alle hier im Hintergrund, ich soll weiter mit dir quatschen, aber du... Nee, Schluss jetzt. Wir müssen das Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter hören. Nein, will ich doch. Doch, ja, willst du nicht. Aber geht ja nicht so, wie du willst. Und warum denn nicht? Ja, ist eben so. Das Leben ist echt total hart, aber übt unheimlich. Und wenn man es mal richtig raus hat, wie es läuft, dann legt man sich in den Sarg. Tschüss. Bye, bye. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 70 97 330. How much wood would a Kuttner chuck if a Kuttner could chuck wood? Ciao. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, wie man sparen kann. Eins hatte ich ja schon mal vor längerer Zeit was fehlt. Ich habe seit Jahrzehnten keine Batterien gekauft. Man kann nämlich die ganz normalen Zink, Kohle und alkaline Batterien kann man wieder aufladen, obwohl drauf steht, dass sie nicht aufladbar sind. Allerdings kann man sie nur aufladen, wenn sie nicht so weit entladen sind. Ich war so im Sparen. Und alle nur über mich klagen. Ich helfe nicht beim Tragen, der Kühlschrank leer, alles in deinen Magen. Rechnungen müssen wir zahlen. Das Nudelholz, ich wollte doch sparen, doch sie ist auf meinem Kopf zerbrachen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass manche Leute da ganze Gebinde mit stillem Tafelwasser tragen, also da frage ich mich, haben die Leute nicht alle Tassen im Schrank? Das hat wahrscheinlich auch keine bessere Qualität als unser ganz gewöhnliches Leitungswasser. Bis jetzt kann man das noch trinken. Da braucht man nicht auf die verrückte Idee kommen und für teures Geld sich Wasser zu kaufen, was über viele hundert Kilometer daran transportiert wurde. Ist auch nur H2O, ist nicht anders. Oh, bitte bringt diese dämliche Hartz-IV-Lied nicht mehr. Ach ja, und liebe Grüße an Jenny in der Landsberger. Tschüss. Gerade jetzt, seitdem der von Seiten der UN bestätigt wird, dass unsere Welt langsam aber sicher am menschlichen Fehlverhalten kaputt geht. Was machen die Regierenden? Die schlagen vor, dass in 5 Jahren der Schadstoffausstoß von Kraftfahrzeugen etwas verringert werden soll. Aber das ist doch völlig unzureichend. Das kann nur ganz radikal gemacht werden, da ja ca. 99% der Personenkraftwagen in den großen Städten überflüssig sind. Auf dem Lande ist der Prozentsatz etwas geringer. Muss man schon richtig rangehen. Und das Erste, was ich schon ein paar Mal schon vorgeschlagen habe, es muss ein außerordentlich hoher Zoll auf den Treibstoff für Flugzeuge erhoben werden, der so hoch ist, dass der Flugzeugverkehr erheblich verringert wird. Also von dem, was heute so allgemein üblich ist, darüber müssen wir uns im Klaren sein, da kann so gut wie gar nicht bleiben. Im Ersten Weltkrieg, da haben die mal die Franzosen und die Deutschen gegenüberstanden, haben in ihren Gräben gehaust sozusagen. Und dann haben die sich zu Weihnachten gedacht, na gehen wir doch mal raus aus den Gräben. Und dann haben die zusammen Weihnachten gefeiert. Also die haben zusammen getrunken, die haben sich irgendwelche Bäume aus dem Wald schön abgesägt, hingestellt. So mitten da, so man hätte sich auch erschießen können. Und das haben die wunderbar gemacht. Aber wahrscheinlich wollten die auch Munition sparen. Mein Vorschlag zur Lösung aller Probleme der Welt. Er ist vierteilig. Erstens, Überwindung der USA-Weltherrschaft. Zweitens, große Reform bei der UN, da muss sehr viel geändert werden. Drittens, Abschaffung des Kapitalismus und Ersatz durch einen ökologisch orientierten, aber planwirtschaftlich autoritären Sozialismus. Und viertens, Abschaffung aller Religionen, die den unter 1, 2, 3 genannten Zielen entgegenstehen. Und damit kann man endlich anfangen. Popala, pop! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Ja, schönen guten Abend. Es folgt ein unlogischer Satz. Der Iltis, der ein Tier war, ist jetzt ein kleines Mädchen. Und mit diesem so intelligenten Satz möchte ich alle kleinen Iltisse grüßen, die jetzt keine Mädchen sind. Schönen guten Abend. Toll, woher kam dieses How much wood wurde Woodchuck Chucke für Woodchuck Woodchuck Wood? Das ist die Frage. If only it was so Damit würde ich mal sagen, ist die Sendung zu Ende. Würde ich Tschüss sagen, meinen zwei 1-Euro-Kräften hier, die müssen gleich ihren Euro kriegen. Für euch, Tschüss, schöne Nacht noch, schöne Woche, hallo, Tschüss. Und hallo, guten Abend, wie geht's dir? Ja, naja, muss ja, wa? Ja, tschüssi. Tschö mit Ö, hallo, Tschüss. Tschüss, Kuti. Genau, Tschüssikowski, tschö mit Ö, ciao, bis nächste Woche, dann geht's wieder weiter. Tschüss. Hau rein. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, der bei war mir gefunden. sie dein Mundenschein.